Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffes. Ich bin der Gregor und ich heiße euch im Namen von Simon und von Marc willkommen zum zweiten Teil des groß angelegten Podcasts zur Metal Gear Serie. Wer den ersten Teil gehört hat, der wird uns dabei zugehört haben, wie wir uns angeregt unterhalten haben über die Anfänge der Serie plus natürlich sehr, sehr extensiv über Metal Gear Solid 1 und 2. Jetzt im zweiten Teil, wie soll das auch anders sein, folgen nun unsere Ansichten und Ideen und Meinungen zu Metal Gear Solid 3 und 4. Plus wir unterhalten uns auch noch ein wenig über die ganzen Spin-offs und Remakes für Handheld und so weiter. Also könnt ihr da schon mal sehr gespannt sein, würde ich sagen. Viel Spaß mit Teil 2 des Metal Gear Casts. Zweiter Teil auf jeden Fall immer noch ein sehr großer Verkaufserfolg, damals 2001 gewesen, hat natürlich aber bei einigen Leuten eben einen leicht bitteren Nachgeschmack hinterlassen, weil es nicht das Spiel war, was sie erwartet haben. Sie wollten Solid Snake ballert Sachen kaputt Teil 2, das ist es eben nicht gewesen. In der Retrospektive finde ich, dass da Ich muss gerade dieses Solid Snake Baller Sachen kaputt Teil 2 wäre auch gut wie Tactical Espionage Action. Das ist gut auf bei Metal Gear Solid 2 so oben in den Titel noch reingepasst. TM. Also wenn es das gewesen wäre, natürlich. Wenn es ja nicht. Genau, einige Leute waren dementsprechend davon enttäuscht und haben auch ihren Unmut auf Luft gemacht. Das spürst du natürlich, wenn der Vorgänger ein Erfolg gewesen ist, an den Verkaufszahlen des zweiten Teils noch nicht. Da kaufen ja alle den noch und probieren dann aus. Aber beim dritten wäre es dann so ähnlich wie bei Matrix Reloaded, ne? Da sind auch noch alle wie blöde reingegangen, aber schau dir dann das Einspielergebnis und die Zuschauerzahlen von Matrix Revolutions an, was dann komplett abgefallen ist. Und dadurch, dass einige Leute enttäuscht waren, hat Konami und ich glaube Kojima auch das Verlangen gehabt, dort mal ein bisschen, wir müssen jetzt mal Sachen beantworten, wir müssen mal ein klein wenig traditionelleres Abenteuer dort machen und nicht so komplett aus der Luft gegriffen und wirklich wahnsinnige Konzepte und alle mit Zuschauern. Leute wieder sammeln, ne? Wieder irgendwie die Fans vereinen, so ein bisschen. Genau, wir müssen mal den Fans ein bisschen das geben, was sie haben wollen und vielleicht nicht ganz exakt das, was sie haben wollen, aber fast nah dran. Und das ist ja dann das, was sie mit Metal Gear Solid 3 gemacht haben, was laut meinem Zettel jetzt hier Teil 2 war 2001. Du hast einen Zettel? Was stimmt da alles drauf? Das ist nur der Wikipedia-Artikel für die Daten, damit ich weiß, wann die Spiele rausgekommen sind. Aber du kannst gerne dich dann auch dort bedienen. Nein, ich habe das alles im Kopf. Teil 3 ist 2004 gekommen und ist nicht weitergegangen in der Geschichte von Metal Gear Solid 2, sondern hat quasi alles auf Anfang gedreht und auf Anfang bedeutet richtig auf Anfang, nämlich in die 60er Jahre. Ja, fing auch irgendwie, wie ich vorhin schon meinte, so ganz klassisch an, so weil man ist wieder auch zurück vom Kopf her vielleicht zu diesen James-Bond-Wurzeln, was ja auch besser passt, weil es geht ja um die Entstehung von Big Boss, die Big Boss-Werdung, das Typen, auf den man sich ja dann eigentlich ins Metal Gear Solid und so nur bezieht. Also natürlich, muss man ja auch sagen, der Solid Snake ist genauso wie Raiden, ja natürlich nicht Big Boss, beziehungsweise, da gibt's dann ja auch, die haben auch ihre Namen noch geändert, aber ich meine, das sind nicht dieselben Personen in dem Fall, sondern der eine ist der Abkömmling oder der Zögling, der söldnerische, militärische, philosophische Zögling von dem anderen. Ja? Also genau, kurz um die Verbindung da aufzugreifen. Big Boss ist der Hauptcharakter von Metal Gear Solid 3, spielt in den 60er Jahren, ist einer der sagen wir mal, besten Superagenten der USA. Und da er so ein Supersoldat gewesen ist, hat man sich entschlossen, den zu klonen. Ja, wenn der mal kaputt ist und so weiter, dann... Wenn der mal kaputt ist, dann ist aber die Kacke richtig am Dampfen. Aus diesem Klonexperiment sind dann, glaube ich, drei Les Enfants Terribles. Ah ja, Les Enfants Terribles, genau. Genau, das war das Klonprojekt sozusagen und daraus sollten so 11, 12 Klone entstehen, aber von denen wirklich nur 3 überlebt haben. Und der eine war Solid Snake, bekannt, Solid Snake, der andere war Liquid Snake und Solidus. Wer ist nochmal aus dem Arm? Nee, wer ist aus dem Arm? Nein, Liquid Snakes Arm ist dann Ocelot. Ocelot hat den Arm von, ich raff's nicht mehr. Später. Das ist viel später. Okay, gut, Entschuldigung. Also nicht, dass man es verstehen würde, wenn wir jetzt schon da wären, aber. Im Grunde ist es die Geschichte ein bisschen wie bei Zwillinge von Arnold Schwarzenegger. Ne, bei Solid Snake und Liquid Snake, da beide. Stimmt, ja, da ist aus dem Klonmaterial von Big Boss entstanden sein sollen. Das heißt, der eine hat die guten Gene abbekommen, der andere die beschissenen. Und Solidus, der dritte Bruder, hat dann dann so ein... Ist Danny DeVito. Der dritte Bruder ist dann der Präsident der Vereinigten Staaten geworden und war da denn der Endboss von Metal Gear Solid 2? Ja, genau, das meine ich auch. Das hat man ja dann erst am Ende von Metal Gear Solid 2 mitkriegen. Dann, da kam ja dann sogar nach den Credits kam doch auch nochmal irgendwas, wo man nochmal so einen Dun-Dun-Dun-Moment hatte. Genau, genau. Sie sind alle tot, die Patriots, seit 100 Jahren. Ja, ach, ich weiß auch nicht. 30 Jahren sind die, glaube ich, gestorben oder so irgendwie. Und genau, und dann aus denen wird doch ein Programm quasi, oder? Wird daraus später nicht eine virtuelle Reflexion der Gedanken und Wünsche dieser Leute und ach, es ist alles ein Die Patriots an sich, das wird ja dann nachher auch in Teil 4 aufgelöst. Im Grunde jetzt noch zur Big Boss Geschichte, um dazu zu kommen. Wir schweifen ab, Entschuldigung, aber es hilft ein bisschen, das zu lernen für mich jetzt gerade. Wir müssen abschweifen natürlich, ja. Weil das funktioniert speziell bei Metal Gear nicht wirklich anders. Big Boss ist eben dann quasi der Urvater von diesem ganzen Universum, von dieser ganzen Geschichte, die dort dran steht und ist in den späteren Teilen dann eben meist immer nur von quasi aus den als Legendensage. Ey, genau, er ist du bist Legende geklont halt. Aus Big Boss, das war der beste Agent aller Zeiten und der ist auch geklont und Big Boss ist mittlerweile tot, aber ihr führt seine Legacy, was heißt Legacy nochmal? Sein Erbe führen sie sozusagen weiter. Und man hat Big Boss immer da aufgenommen, das ist dieser ganz, ganz große, coole Kerl. Das war übrigens auch der Bösewicht vom allerersten Metal Gear auf dem NES, auf dem MSX gewesen. Da bekämpfst du Big Boss am Ende, der sich dann als Bösewicht herausstellt. Da tötest du ihn in allerersten Metal Gear auf dem NES und dem MSX und dann ist er tot in den Spielen, die wir gespielt haben. Hier bei Metal Gear Solid 3 dreht das alles am Affen zurück und wir können tatsächlich erleben, wie aus dem normalen, fast schon normalen Soldaten Big Boss, dann der Big Boss geworden ist. Der beste Agent der Welt, der es wert war, dann geklont zu werden. Und es gab ja, also das ist quasi wie ein militärischer Titel Big Boss in dem Moment, weil er ist es am Anfang ja nicht. Naked Snake ist und, da ist es noch... Naked Snake, oder? Na, die Dame ist es doch, die Werte. Genau, nein, Naked Snake, das ist der Codename von dem Charakter Big Boss. Ah, okay, ich habe dich mal verstanden. Na klar, also er ist noch was anderes, er ist Naked Snake, ja. Er ist Teil eines Sonderteams, der CIA. Sein Einsatzteam hat andere Kollegen, darunter solche Leute wie The Sorrow, The End und wie die da alle heißen. Und der Anführer ist eine Frau, die beste Agentin auf der Welt, die heißt The Boss. Ah, okay, verdammt. Ich hatte es lange Jahre nicht gespielt und ich habe The Boss immer mit Eva verwechselt die ganze Zeit, weil ich dann auch komplett durcheinander gekommen bin. Aber das habe ich erst dann, nachdem ich Teil 3 richtig gespielt habe, zum Glück dann alles rausfinden können. Auf jeden Fall, er heißt noch nicht Big Boss damals. Naja, wenn er es wird, ist das dann sein Bossname. Jeder kriegt einen Bossnamen, wenn er der Chef ist. Ich würde Bossmon heißen zum Beispiel. Bossimon. Bossmon. Hör auf, meinen Codenamen zu verändern. Ich bin der Boss, also kann ich das entscheiden. Bossmon an Bootyman. Ja, so ungefähr. Der Adler ist gelandet. Ja, der Naked Snake. Ach, da rollt er sich durchs Gemüse. Hat er ganz viel am Boden verbracht. Auf jeden Fall. Der dritte Teil beschäftigt sich eben mit dem Werdegang oder mit der Schöpfung der Figur Big Boss, wie aus Naked Snake Big Boss geworden ist und hält sich da auch komplett nicht zurück, wie du es auch erwähnt hast, Simon, mit den ganzen James-Bond-Zitaten. Das ist jetzt so ein klassisches James-Bond-Abenteuer, fast schon wirklich klassisch James-Bond, mit Russen, mit Atompilzen, mit allem drum und dran. Und wär's nicht, es fängt ja direkt an mit einem typischen James-Bond-Intro, also spätestens da hat's dann jeder gecheckt auch. Hm? Aus dem Flugzeug, die Symbol rausspringt. Ja, auch dieses, ja, wie halt, ich kann's nicht sagen, wie James-Bond-Intros halt sind, wie diesen, mit dieser Bildsprache und dieser Musik und alles. What a thrill with darkness and silence. Through the night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my Ja, okay, Snake Eater ja eh noch. Okay, es war wirklich deutlich, aber auch geil. Ich meine, deswegen meinte ich auch ganz am Anfang so, es ist schon was Tarantino-mäßiges, weil er eben irgendwie so ganz, er surft so auf diesen Vorbildern und auf, auf diesen Zitaten, er ist da so ganz schmierig, so flutscht er da so durch, also Kojima als in der Art, wie er das vermarktet und einbaut und alles, das ist nicht peinlich oder irgendwie, der will nicht auf den Lorbeeren von jemand anderem sich ausruhen, sondern er macht so mit so einem Augenzwinkern so seine eigene Version davon. Ist ein bisschen Hommage-mäßig dann, ne? Es sind Hommagen natürlich, aber eben ohne, dass es nur ausartet in so eine Endlos-Arie von Zitaten oder so eigentlich, finde ich, sondern er macht sich gleichzeitig auch ein bisschen drüber lustig und bleibt aber irgendwie auch in diesem Universum. Also zum Beispiel jetzt all die Symbole und die Fahrzeuge, also Sachen, die man in diesem Intro sieht, das ist dann halt alles auf Snake so getrimmt. Also auf, nicht auf Snake, aber auf das Thema, das, ich kann es gar nicht erklären. Es ist halt alles 60er Jahre, Symbolik. Und es geht jetzt nicht irgendwie wie bei Bond, wo teilweise dann, da werden ja auch in jedem Teil eigentlich unterschiedliche Dinger fürs Intro. Ich krieg's nicht zusammen, was ich erklären will, aber ich finde einfach, er kriegt es sehr smooth rüber, Kojima, was zu nehmen, was finde ich nicht so reinpasst in diese Dschungel-Rambo-Thematik, nämlich James Bond, das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Dieses seriöse Edel schlürft irgendwie sein Drink und so und hat zwei Frauen im Arm währenddessen. Aber in Wirklichkeit ist halt Big Boss beziehungsweise Naked Snake kriecht halt durch den Matsch die ganze Zeit und ist halt, frisst halt Fisch roh aus dem Wasser. Das passt ja vorne und hinten nicht zu dem, was eigentlich parodiert wird, so wo die Hommage herkommt. Und trotzdem passt es aber, das finde ich cool irgendwie. Das ist das Talent, was Kojima eben hat, die Versatzstücke, an denen er sich orientiert, wo James Bond ein großes Vorbild gewesen ist. Plus, natürlich musst du hier Rambo dann auch eben dazu nehmen mit der Dschungelthematik, mit, er flickt sich selber zusammen. Und genau, und man sieht nämlich zum Beispiel auch im Intro, sieht man halt die harten Moves, wie er Leute irgendwie mit seiner, wie heißt diese CQC, komische... Close Quarters Combat. Natürlich. Ja, habe ich direkt gelernt auch. Also hier geh jeden Mittwoch hin und lerne das. Ja, und wohingegen James Bond ja eher mal so dasteht und mal so einen coolen Schuss abfeuert. Und es hatte halt diese coole Bildsprache, aber war gleichzeitig auch brutal, sage ich mal, weil er hat gesehen, okay, der geht halt ran sozusagen an die Leute und nicht sitzt nicht irgendwo 10 Meter weiter und schießt mal oder so. Naja, gut, jetzt aber genug davon. Ich wollte es nur nochmal erklären, was ich meinte. Snake, have you seen 007 from Russia with Love? I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets? The cars? The guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Total nachvollziehbar und es ist auch verglichen mit diesen ganzen sehr hochtechnisierten Teil 1 und Teil 2 gewesen, die eben wirklich Technologie von heute, sondern von übermorgen gezeigt haben mit riesigen Robotern und Metal Gears. Stimmt, die haben die 60er in der Zukunft quasi gezeigt. So. Und Nanomaschinen und Codecs und alles so Technik, die sehr, sehr faszinierend gewesen sind, so alles wieder zurückgedreht aufs Jahr 1965, wo du dann dort für damalige Verhältnisse zwar hohe Technik hattest, aber der Solid Snake hat dann keinen Codec, wo er die Gesichter sieht, sondern kriegt per Radio Mitteilungen dann zugewiesen. Oder die reden dann dort über Godzilla-Filme anstatt über andere Geschichten in den Codec-Gesprächen. Im Grunde ist es diese ganzen Stilmittel, die Kojima dann genommen hat, von Rambo, von sehr, sehr viel James Bond eben, die dort aber mit seiner eigenen Mentalität und mit dem, was er erzählen will, plus seiner, ja, dieses nicht ganz komplett Bier ernst nehmen, was er immer macht. Ne? Also er hat eben immer auch seine schelmische oder seine lustige Art und Ader und da ist immer irgendwas, wo du dann schmunzeln oder drüber lachen kannst oder einfach, wo es nur komplett absurd ist und er mit den ganzen Klischees dann immer herumspielt und das ist bei Metal Gear Solid 3, obwohl das fast schon ein Stilbruch gewesen ist, verglichen mit den ersten beiden Sachen und ich das deswegen, unter anderem deswegen auch lange Zeit hatte damals liegen lassen. Ich habe es nicht sofort zum Release dann gespielt. Ich auch nicht, überraschenderweise. Sehr spät gespielt. Genau, wo es mich dann aber umso mehr überrascht hat, dass es eigentlich wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel ist. So ging es mir genau das, so ging es mir auch. Ich weiß, das hört sich dann wieder sehr, sehr schnöde an, aber ich habe es liegen gelassen, weil der Radar nicht mehr so funktioniert, dass du nicht mehr nach Radar spielen konntest. Nein, dann will ich's nicht. Dann was? Ich muss mich selber anstrengen und verstecken und alles machen und ich kann nicht einfach nur auf den Radar gucken, wie weit der Sichtkegel geht von den Gegnern. Das gab es damals eben nicht in den 60ern. Genau, deswegen haben sie es ja rausgelassen dann auch. War aber auch eine richtige Designentscheidung, die das Ganze auch wieder verändert hat. So man musste halt einfach mehr gucken, mehr hören, mehr irgendwie schleichen. Dadurch, dass du auch in die Perspektive schalten kannst jetzt die ganze Zeit über und dich auch, ich glaube, daran bewegen kannst. Ich war jetzt nicht, bin nicht ich ganz glaube sicher. Ja, ich weiß, nee, oder? Ich glaube nicht, dass du konntest dich vielleicht ein bisschen bewegen, aber du konntest nicht wirklich Ego-Shooter oder ballern oder irgendwie sonst was machen. Ich glaube zum Beispiel, dass man halt liegen konnte, zielen konnte und trotzdem nach vorne robben konnte. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich kann mich aber so auch, ich fand es auch teilweise ein bisschen nervig, weil man oft immer in diesem Gras lag und irgendwie sich so versucht hat, umzugucken. Und ich bin jemand, der dann aus Versehen aufsteht, den falschen Knopf drückt, er macht eine Rolle nach vorne und schon gehen irgendwo die Alarmsirenen an und man muss wieder zurückrennen und warten, bis der Alarm weg ist. Und das waren diese Momente, wo mich die Steuerung ein bisschen genervt hat in 3. Metal Gear Solid 3, war der Hochpunkt eben, wo du gemerkt hast, dass es mit dieser Steuerung leider nicht mehr wirklich lang weitergeht. Das wollte ich gerade sagen, da habe ich nämlich, jetzt weiß ich auch, warum ich den Teil nicht gespielt habe zuerst, also das war damals natürlich noch nicht bekannt, aber ich habe es erst gespielt, als Subsistence rauskam, hieß es, glaube ich, das ist der Teil, wo man die Kamera nämlich auch frei drehen kann. Und dadurch wird es auf jeden Fall ein bisschen einfacher und dadurch hat man den Spielspaß auch, also diese Frustmomente sind dadurch ausgeblieben einfach, die du hattest. Genau, also wer das Spiel damals zum Release gekauft hat, natürlich, wir haben uns darüber ausgelassen, du hast diese Top-Down-Kamera, mit der du spielst und der Radar, der in den ersten beiden Spielen vorhanden war, wo viele Leute teilweise, und ich muss auch zugestehen, das habe ich auch gemacht, ich habe fast schon mehr nach dem Radar gespielt, als nach der eigentlichen Spielgrafik, die du gesehen hast, weil du konntest da die Sichtkegel der Gegner sehen und wie die reagieren und ob die dann dort machen, das war dann wirklich mehr so ein Pac-Man-mäßiges Ausweichen. Man kann es so spielen, das hat natürlich nicht viel mit dem Stealth-Charakter zu tun, aber es ist nun mal da und ich nutze es aus. Ja, beim 15. Mal durchspielen ist es vielleicht auch egal. Kann ich auch ausstellen. Im dritten Teil eben dadurch, dass die Technik nicht mehr da ist, im Spiel haben sie bewusst darauf verzichtet, dass du mehr wirklich auch wirklich schleichen und so weiter dort machen musst. Leider mit dieser ganzen Top-Down-Perspektive plus, dass du wirklich jetzt deine Umgebung richtig sondieren musst und nach weit hinten gucken musst, ob da jemand ist und richtig warten musst, da musstest du ellenlang tausendmal zwischen den Perspektiven umschalten. Die Steuerung war so überfrachtet, dass er teilweise, hat er jetzt gegriffen, hat er sich geduckt, hat er sich an den Baum angelehnt, kann ich jetzt springen, kann ich das jetzt nicht machen. Es hat sehr, sehr schwer funktioniert und es war eine Sache, wo ich dann auch frustriert das irgendwann mal wirklich abliegen lassen, weil es war sehr, sehr anstrengend, sich dort zu navigieren. Es hat einfach nicht gut funktioniert. Ich konnte nicht vernünftig Stealth spielen sozusagen damit, wenn ich die Top-Down-Perspektive gehabt habe. Aber dafür... Da, wo Kojima sich halt meiner Ansicht nach besser auskennt als beim Gameplay an sich jetzt, wie man vielleicht immer wieder mal feststellt, waren dann halt die Zwischensequenzen und wieder die Charaktere, also allein Ocelot und ich meine, das ist so eine coole Sau einfach, so. Ich kannte den, klar, man kennt ihn halt nur als den alten. Als der alte Sack von vorher. Ja, so und man denkt so, okay, du bist halt eigentlich ein cooler Kerl, so ein arroganter Arsch, aber irgendwie bist du schon sympathisch. Man könnte sich durchaus auch vorstellen, dass es so der böse Buddy ist, den man halt hat, so der halt nicht ganz so sauber ist wie man selbst, aber man ist wie in so einer Buddy-Komödie halt so, er ist eigentlich der Böse, aber irgendwie mag man sich doch und der wird sicher noch gut. Er wird's halt nicht, ja, sondern er bleibt halt so ein Arsch. Das baut ja dann direkt bis zum Ende hinaus. Also Ocelot und Solid Snake sind ja die dann wirklich dann auf einem Level dann am Ende sind. Genau, es ist, wie gesagt, man weiß aber nie, also gut, man weiß es im Grunde wie bei Darth Vader auch so irgendwie bei den neuen Star Wars, dass er halt irgendwann sich halt, dass er mit Sicherheit keiner der Guten irgendwie wird, ja, weil man ihn ja schon kennengelernt hat als alten Mann. Ich fand es einfach wirklich sehr cool unter den Voraussetzungen, du wusstest ja ungefähr grob, wo die Story hingeht, als du das gesehen hast und du siehst den jungen Ocelot und du weißt, wie es dorthin geht. Ich habe mich die ganze Zeit dann darauf gefreut, so innerhalb des Spiels zu sehen, wann kommt der Moment, wo Big Boss und Revolver Ocelot, weil das ja wirklich die besten Freunde und quasi so von wegen Fanboyish war schon gewesen ist von Ocelot, der hat immer zu Big Boss aufgeschaut, das hat man aus den alten Spielen erfahren, wo kommt dieser Moment, wann passiert das? Und das siehst du dann eben gegen Ende hin, wo diese unglaubliche Verfolgungsjagd kommt. Mit dem Motorrad ist das die, ne? Mit dem Motorrad und danach Ocelot nochmal mit dazukommt und du richtig so siehst, wo sich die Ehrfurcht dann aufbaut vor dem eigentlichen Gegner, weil eigentlich stehen die ja auf zwei unterschiedlichen Seiten und bekämpfen sich auch die ganze Zeit. Sie haben so Respekt voreinander. Wo der Respekt dann aufbaut, ne, und auch teilweise auch nicht, immer nicht nur Respekt, sondern auch wirklich Verarschung so mal zwischendurch drin und Ocelot ist als junger Pistolero, wo er dort herumläuft, ist auch sehr arrogant und teilweise auch ein bisschen jähzornig und so weiter und so fort, wo sich das dann alles entwickelt. Das ist alles ganz cool gewesen, das im Laufe des Spiels zu sehen. Man weiß halt einfach nicht, wenn man ihn sieht, wenn er dann loslegt, ob er jetzt Scharfschütze ist oder Zirkusakrobat, weil er halt eigentlich so beides parallel macht, ja. So, der braucht eigentlich 3-4 verschiedene Waffen, mit denen er jonglieren kann, während er Leute erschießt, weil sonst ist ihm das einfach nicht Herausforderung genug. Also so habe ich immer das Gefühl, er ist halt so cool und so gut, schon in dem jungen Alter auch. Ey, absolut. Und Ocelot ist auch nur der Anfang, finde ich, an den guten Charakteren, die du dort in Teil 3 findest. Ist der erste, glaube ich, den man trifft auch. Genau. Also du, ich glaube wirklich, er ist der erste und danach kommt diese ganze Chose mit The Boss. Kurzen Ruinen, so bei diesen kleinen Ruinen, wo irgendwie... Wo du den russischen Atomwissenschaftler oder sowas dort befreien musst. Das ist die allererste Mission, wo du landest sozusagen, die aber ein bisschen schief geht, ne, und es in einer Atomexplosion dann resultiert danach. Kann passieren. Ich finde, nicht nur Ocelot, sondern auch die ganzen anderen Nebencharaktere und Bösewichte sozusagen oder fast, ja, auch wieder Anführungsstriche Bösewichte, wie The Boss und die Endgegner wie The Sorrow, The End, fantastisch. Also, das ist wieder echt cooles und einfallsreiches Charakter- und Ideendesign, ähnlich wie beim ersten Teil gewesen, wo, wie du sie bewegen kannst und wie du da dort was machen kannst. The Boss ist eine der, finde ich, im Videospielbereich eine der am besten charakterisierten Figuren, die auch einen sehr schönen Werdegang hatte in Richtung Ende hin, also auch um da nichts vorwegzunehmen, aber der letzte Moment im Spiel, wo du den Abzug dann drücken musst und das Spiel dich dann auch dazu zwingt, den Abzug zu drücken, du weißt, es geht nicht weiter und du willst es eigentlich nicht, das ist wirklich ein Moment, der echt gut dann von Kojima geschaffen wurde. Also es geht, als ob alles auf diesen Moment auch man hinausläuft. Weißt du, so hinausläuft. Ja. Das ist um wieder Star Wars zu nehmen, was tatsächlich ganz gut auch passt, finde ich, wo man halt irgendwie immer auf den Moment wartet, wo jetzt so der Hebel umgelegt wird zu Darth Vader quasi, von Anakin zu Darth Vader, der ja scheiße gelöst ist. Also alle diese Momente sind ja im neuen Star Wars zum Kotzen, aber die kannst vergessen, man wartet trotzdem drauf und da wurde es richtig gemacht. Also da haben sie es irgendwie, vielleicht weil man noch selbst spielt und mehr Zeit hat, aber besser, viel besser gelöst. Das ist der Moment, wo er wirklich zu Big Boss geworden ist. Wo genau, also nicht jetzt, dass er zu Darth Vader wird. Nein. Mich wird's aber nicht mehr sein. Aber es ist eine geile Stimmung, die erzeugt wird. Es ist doch auch so, dass der Boss einem quasi erklärt, warum man jetzt eigentlich auch keine andere Wahl hat, als sie umzubringen. Und dann, also er will's nicht und sie will's dann am Ende eigentlich, so ungefähr wirkt es auf mich. Es ist so schwer, man müsste so viel vorgreifen, wenn man exakt erklären will, was ja, in der Story. Ja, man kann jetzt auch nicht Stunden, die ganzen... Genau, im Grunde sagen wir so, es ist wieder eine ähnliche Situation wie Meister gegen Schüler, ne? Nur dort, dass der Meister ist the Boss, die ehemalige Anführerin und die ist eben innerhalb des Spieles eigentlich, man denkt, bei den Antagonisten gelandet, will die Welt für den russischen Geheimdienst irgendwie mit einer Nuklearrakete ausstatten, will den ersten Metal Gear für die Bauern, glaube ich, oder entführen oder irgendwie sonst was dort machen. Du weißt ja noch, der russische General, der Blitze verschießen konnte. Ja. Mhm. Der war auch wenigstens eindeutig böse. Der war von vorne bis hinten böse. Irgendwie? Wie heißt der denn noch? Volgen war der. Volgen. Volgen. General Volgen, der sich seinen Ladyboy gehalten hat, der lustigerweise genau wie Raiden dann aussah. Ja. Apropos Raiden, war ja auch, haben wir vergessen, ja, den ganzen Anfang von 3. Den kleinen Raiden-Insider-Gag. Die ganze Spackerei, die Hideo Kojima dann abbekommen hat für wegen Raiden, hat sich auch nochmal dann lustig gemacht. Du fängst das Spiel an und du siehst Raiden erstmal in diesem Flugzeug sitzen. Ja? Also Raiden sitzt dort, raucht seine Zigarette und sowas und muss dann aus dem Flugzeug springen, um seine Mission anzufangen. Und erst als er landet, zieht er die Maske ab, so ganz schön Mission Impossible-mäßig, und du siehst dann darunter Snake. Ne? Und es gab ja auch diese Trailer zu Beginn, als Metal Gear Solid 3 entwickelt wurde, wo du dann es siehst, wo Raiden und Solid Snake nebeneinander stehen und da ist ein Stuhl und da steht irgendwie Hauptdarsteller Metal Gear Solid 3 und die beiden laufen dorthin und versuchen sich in diesen Stuhl reinzusetzen und Solid Snake besiegt dann Raiden und so weiter. Also der hat schon mit den Ideen sehr gut herumgespielt und gemacht, was man dort anstellen kann und alles sehr ad absurdum geführt. Was du eben meintest mit den Endgegnern, das finde ich genauso, dass man halt da das eher aufgegriffen hat aus dem ersten Teil und die wieder ein bisschen stärker irgendwie so in Szene gesetzt hat. Also immer mit dem, wie die introduced werden und auch die Charaktere an sich. Also The End natürlich super, der Kampf gegen ihn. Das ist ja, also rein was die Kämpfe hier angeht, im allerersten Metal Gear Solid waren die eben wirklich überraschend mit Revolver Ocelot, was du dann dort herum hast und immer im Größeren mit Psycho Mantis später hinaus oder Sniper Wolf, wo du immer ganz besondere Sachen dort machen musst. Im dritten Teil waren das fast schon die besondersten, sagen wir es mal so. Du hattest dort The End, was ein alter Sniper-Opa gewesen ist. Das ist die beste Szene. Den kannst du ja vorher erledigen, wenn er im Rollstuhl weggeschoben wird. Den kannst du auf mehrere Arten erledigen. Das ist eigentlich so ein alter Opa, der sieht aus, als ob er keine Fliege was zu Leide tun konnte. Aber sobald er einmal aktiviert ist sozusagen, ist er dann der beste Sniper der Welt. Und du hast die Möglichkeit, du siehst den fast schon 10 Stunden vor dem eigentlichen Endgegnerkampf, hast du eine Szene, wo er im Rollstuhl draußen an der Ecke steht. Und wenn du da schnell genug bist und ein Snipergewehr reißholst und ihn dort erschießt, überspringst du den kompletten Endgegnerkampf später. Weil nein, nicht wirklich. Also der Endgegner. Doch, nee, du gehst dorthin und da ist ja keiner mehr da, oder? Ist doch, das nicht dann, so? Dann hast du irgendwie 20 von diesen normalen Wachen, die du killen musst. Ach so. In dem Moment. Also entweder das, aber ich habe das auch nicht geschafft. Der wird halt weggeschoben in so einen Hangar, glaube ich, rein. Er wird sehr, sehr schnell weggeschoben, wenn man es dann schafft. Man kann auch übrigens. Die Uhr? Genau, man kann die interne Uhr der PlayStation 3 dann umstellen. Was dann stirbt dein Altersschwäche. Genau. Du packst die 100 Jahre in die Zukunft und dann ist er an Altersschwäche gestorben. Das sind alles so kleine Ideen, die man gemacht hat. Oder The Sorrow finde ich auch ein exzellenter Gegner. Ist das auch im Wasser gewesen? Genau. Du kannst, wie jedes Metal Gear Solid spielt, es ist ja auf es soll ja Stealth Action sozusagen sein. Das fand ich immer sehr schön an den Sachen spielerisch, weil ich eben auch wirklich ein Gameplay-Fan bei den Sachen dann auch bin. Du kannst dich entscheiden bei jedem Spiel, du kannst fast alle Spiele durchzocken, ohne einen zu töten. Mhm. Ja? Oder du kannst natürlich auch gerne, wenn du dann eher so spielst, die Rambo-Nummer machen und dann scheißt sozusagen auf hier entdeckt werden und Stealth und alle weg kaputt ballern. The Sorrow als Endgegner in Teil 3 war so gelegt, je nachdem, wie viele Leute du umgebracht hast, innerhalb eines Spiels sind es ja einfach nur Gegner, die du dann tötest, wegmachst und so weiter. Der zeigt nochmal, hier, das sind alle Leute, die du umgebracht hast. Und du musst sozusagen den Gang machen durch einen Fluss. Das ist so eine surreale Szene, die anscheinend nur irgendwo im Kopf oder im Geist oder sonst was stattfindet. Und dort musst du dich den Geist dann nochmal stellen, den Leuten, die du umgebracht hast und wie du sie umgebracht hast. Ne? Wenn du Leuten das Genick gebrochen hast, dann laufen da, was weiß ich, 20 Leuten das Genick gebrochen, laufen 20 Leute mit gebrochenem Genick an dir vorbei. Ne? Und wenn du im Umkehrschluss aber das wirklich stealth-mäßig gemacht hast, dann läuft da keiner eben vorbei. Ne? Und du musst dann eben, wenn du viele Leute umgebracht hast, musst du teilweise so 6, 7, 8 Minuten diesen Gang machen, bevor du eine Chance bekommst, den Endgegner überhaupt zu besiegen. Und da hast du auch so ein kleines Fenster, wo du irgendeine Aktion machen kannst. Wenn du die nicht geschafft hast, musst du den ganzen Gang nochmal von vorne machen. Und das bringt nochmal die Schwere der ganzen Geschichte. Ne? Du bringst ja niemanden wirklich um innerhalb des Spieles, aber das stellt auf einmal noch irgendwie dann die Schwere der Situation. Du bist eigentlich jemand, der Leute da umbringt und wirklich dann auch denen das Genick bricht und auseinanderfetzt und so weiter und wirst damit bei dem Endgegner nochmal konfrontiert. Und das war auch eine sehr, ich habe es ein bisschen verflucht, weil ich habe relativ viele Leute dann da umgebracht bis dahin. Da musste ich 5, 6 Minuten gehen bei The Sorrow, bis ich überhaupt eine Chance hatte, ihn dann mich ihm zu stellen. Und dann musste ich es nochmal machen, weil ich es dann verrafft habe kurz vor Ende. Aber es hat nochmal dann ausgeführt, hey, vielleicht sollte ich doch ein bisschen stealth-mäßiger spielen, weil so immer, ich kann ja nicht immer nur der Killer sein, der alle dann normalerweise wird man in Spielen ja auch gar nicht so damit irgendwie konfrontiert, wie du es gesagt hast, emotional einfach dann nochmal zu sehen, irgendwie, okay, ich hätte es auch anders machen können. Und das Tolle bei den Metal Gear-Spielen ist natürlich auch, dass du eigentlich immer Alternativen hast für die meisten Sachen, die du machen kannst. Ja, du kannst wirklich eigentlich jedes Spiel durchspielen, ohne einen Gegner zu killen. Da gibt es ja auch mittlerweile Achievements oder, nee, nicht Achievements, sondern Trophies heißen die ja. Und am Ende gibt es ja auch jedes Mal diese Bewertung, wenn du dann eines der Metal Gears durchgespielt hast. Wie lange hast du gebraucht? Wie viele Leute hast du umgebracht? Wie viele Schuss hast du benutzt und so weiter? Und dass du die hohen Rankings kriegst und Sachen freischalten kannst. Und beim dritten Teil wurde es nochmal speziell gemacht durch The Sorrow als Endgegner. Der führt dir dann nochmal vor, wirklich. Das sind alles Menschen, die du da eigentlich umbringst. Ne? Und nicht nur einfach, auch wenn es Pixelhaufen sind, aber sind nicht nur Pixel. Ihr wisst, was ich meine. Ja, klar. Also in dem Universum des Spiels sind es ja wirklich Menschen. Also ich meine, er sagt ja auch nicht nur zum Spieler, sondern er sagt es ja vor allem halt zu Snake, ey, was machst du eigentlich so hier? Eben, und je nachdem, wie sich diese Szene dort äußert, hängt davon ab, was für eine Art von Spieler man ist. Wenn man jemand ist, der wirklich als Rambo da durchgeht und die Leute kaputt schießt, dann hat die einen ganz anderen Effekt, die Szene, als wenn du jemand bist, der sehr stealth-mäßig umgeht und dort vielleicht ein oder zwei Leute nur umbringen musste und mit denen dann konfrontiert wird und dann sagt vielleicht, das war vielleicht die gute Entscheidung, da eher aufzupassen. Also das ist alles wieder so emotionale Schrauben, wo Kojima dann dreht und auch, also was drüber hinausgeht, außer, das ist der Endgegner, der durch die Luft fliegen kann und den kann ich jetzt so und so dann anballern. Das bringt das alles noch drüber hinaus. Was bei dem Teil mir auch doller noch irgendwie aufgefallen, als ich den gespielt habe, als in den davor, wo es natürlich auch drin war, aber der geschichtliche Hintergrund, dass man immer irgendwie so echt reale Footage irgendwie dazu um die Ohren geballert kriegt mit diesen Atomexplosionen und wie sich das alles entwickelt hat mit Kalten Krieg und sowas, alles da ja auch immer aufgegriffen worden. Und das fand ich da halt auch ziemlich stark integriert irgendwie in die Story halt mit Russland auch. Und eigentlich auch mutig. Also jetzt nicht mutig, eine Atomexplosion reinzunehmen, sondern ein bisschen Politik und ein bisschen Geschichte in ein Produkt reinzupacken, was halt primär natürlich an vielleicht, ja, an Entertainment und an Jugendliche oder Kinder, die es nicht so interessiert, ja, ist also, ja, eigentlich cool. Also kann man, man hat wirklich noch ein bisschen was erfahren. Also jetzt, wir vielleicht nicht mehr so, wir haben das ja noch alles gelernt. Gelebt teilweise, ne? Gelebt, ja. Ach, damals, ich weiß noch. Nee. Doch, finde ich, wir machen ja wenig Spiele, also sowas eigentlich. Und du kriegst vor allem durch das Setting, durch diese 60er-Jahre-Sachen, du hast nicht viele Spiele, die in dieser Ära spielen und auch so ein auf eine Art so einen Realitätsanspruch miteinander haben. Das ist schon eine gute Kombination gewesen. Ne? Mit Informationen, die du dazu holen kannst. Du kannst auch sehr viel eben über die Kodak-Gespräche, wenn du dich darauf anlässt, über Popkultur von damals dann holen, wenn sich eben Solid Snake mit der Frau dann dort über die alten Godzilla-Filme unterhält und dies und jenes. Er kennt ja auch nichts. Also Naked Snake ist wirklich der dummste Soldat, der absolut kein Privatleben hat, weil er kennt nichts. Er fragt bei allem nach. Was war das nochmal? Snake. Have you seen Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb? What? Dr. Strangelove. Have you seen it? No. Snake, have you ever seen the Guns of Navarone? Never. Hey, Snake, have you seen 20,000 Leagues Under the Sea? Nope, haven't seen that one. Snake, have you ever seen For a Fistful of Dollars? Nope, never. It's a spaghetti western. Spaghetti western. Der Charakter von Big Boss, er wird eben als Legende in den ersten beiden aufgebaut und auch eben als, wie du es bei Legendenbildung so machst, er war unfehlbar. Ne? Er war der beste Agent, er hatte immer die richtigen Entscheidungen getroffen, er hat dies und das gemacht und du siehst dann die reale Version davon, dass es eigentlich wirklich so ein Militär-Waffen-Nerd eigentlich ist, den sonst nichts interessiert. Diese Szene alleine ganz am Anfang, wo er auf Eva trifft, chinesische Geheimagentin dort, und sie steht vor ihm in so einem tief ausgeschnittenen Anzug, ja. Und das Erste, wo er hinguckt, ist die Knarre, die sie ihm mitgebracht hat. Wow, und dann nimmt er die Knarre und sagt, die hat ja so einen speziellen Zug hier. Und abgefahren, und da kann man, du hast es selbst abgefeilt, das machen nur die Allerbesten. Ja, ja. Und jeder andere würde sagen, ey, schau dir die Rundung da an, verdammt, ja, nochmal, du Idiot. Kann ich da mehr von sehen? Davon kriegt er ja noch mehr zu sehen, aber erst nachdem er sich mit der Waffe genug auseinandergesetzt hat. Ja, sie versucht ja mehrfach, ihn anzugeilen. Zu verführen. Mitten im Krieg, mitten im kalten Krieg im Dschungel, wo 1000 Mücken sind, läuft die in Bikinis rum. Ne? Tja, so ein Overall. Es wurde ihr zu heiß auch. Sie hat sich wahrscheinlich auch gut dann eingerieben mit Mückenmittel, damit das funktionieren kann. Nein, aber alleine diese Legendenbildung, dass du siehst, es ist manchmal vielleicht doch ein bisschen anders, wie du dich dran erinnerst, als wie es in der Realität gewesen ist, so wie es in Metal Gear Solid dargestellt wurde. Und ich habe gedacht, der ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu nerdig, um der Big Boss zu sein, den ich mir vorgestellt habe. Aber er hat sich ja dann entwickelt in diese Richtung, dass ich es auch ernst nehmen kann. Das ist dieser Big Boss ungefähr, von dem die ganzen Leute sprechen, wenn sie auch noch die Wahrheit ein bisschen so schön auskleiden und schön machen. Ja, Geschichte wird von Big Boss geschrieben. Von seinen Freunden. Da saß Ocelot mit der einen Hand, die er dann noch hatte. Ja, genau. Liebes Tagebuch. Liebes Tagebuch. Big Boss ist der beste Mensch auf der Welt. Obwohl er mir die Hand... Nee, warte mal. Der Ninja hat ihm den... Der Ninja war es ja. Ja, aber nachher... Oh Gott. Den Arm drauf wieder säbeln und dann von Liquid und dann die... Ach. So ist es genau. Stimmt, da kommen wir gleich dazu. Jetzt weiß ich wieder, wie es war. Da kommen wir gleich dazu, genau. Metal Gear Solid 3 hatte viele, wir haben es ja schon gesprochen, gameplay-mäßigen Sachen gehabt. Wir haben das kurz schon angerissen. Die Subsistence-Version, die davon gekommen ist, ist sozusagen das Update gewesen, wo endlich die Top-Down-Kamera ersetzt wurde gegen eine Rückansicht, die ähnlicher den Splinter Cell-Spielen gewesen ist, die aber dadurch, dass du kein Radar mehr wirklich hattest, kein klassisches Radar mit den Sichtkegeln und dass du richtig Stealth-Gameplay machen wolltest, das Spiel endlich, ich würde fast schon sagen, so endlich spielbar gemacht hat. Ja, das andere konnte ich echt nicht spielen. Also deswegen, das war für mich so der Grund, das dann doch anzufangen oder doch zu spielen, weil man wirklich mit der Kamera einfach dann auch rotieren konnte. Ja, ich habe die Subsistence-Version dann auch gespielt und das ist auch die, wo ich dann sagen würde, hey, da habe ich erst gemerkt, was für ein geiles Spiel das eigentlich ist und wo ich mich erstmal mit dem Stealth erstmals auseinandergesetzt habe. Das ist einfach Perlen vor die Säue, ist dann so ein geiles Spiel mit so viel Liebe, dann irgendwie mit so einer einfach zu alten Gameplay-Systematik ausgestattet, dass es halt wirklich wie so ein 90er, wie heute so ein 90er-Film im Kino. Es wirkte halt einfach so, ey, es ist sowas von Zeit, dass ihr das ändert. Und auch komisch, dass man dann da zwei Versionen wieder draus macht. Da hätte doch mal irgendeiner ihm wirklich einen Klaps auf den Rücken geben müssen, sagen, ey, lass es einfach jetzt, Kojima, lass uns gleich die richtige Version machen. Also, dass dann zwei Versionen davon... Ich glaube, das war auch die Geschichte damals, dass das Spiel unbedingt rauskommen musste. Echt? Dass sie nicht mehr zeitig dann fertig geworden sind, ja, damit? Die waren ohnehin schon voll im Verzug mit dem Ding, weil die haben wahrscheinlich die ganze Zeit in Zwischensequenzen rumgehangen und so. Ja, ja, es gibt ja auch, ich meine, es gibt ja diese Aussage, dass es auch daran liegt, dass Kojima ja irgendwie 3D-Sickness hat. Mhm. Und deswegen halt man sich sehr lange Zeit gelassen hat, das zu ändern. Aber es ist auch gleichzeitig eine typische japanische Mentalität bei Spielen, einfach was durchzuziehen, bis es wirklich jeden abfuckt. Und dann, okay, wir ändern was und jetzt ist es toll. Beispiel Resident Evil links, rechts laufen oder auch Dynasty Warriors oder Sachen, die halt seit 10 Folgen unverändert sind. Wem es gefällt, okay, aber ich meine, ein bisschen, man muss doch auch Bock haben, mal wieder ein bisschen was Neues auszuprobieren. Ja, es sind wohl wirklich diese Mentalitäten, die da greifen. Ich bin froh, dass sie, woran es auch immer lag, dann wenigstens auf die eine oder andere Art über ihren Schatten gesprungen sind. Oder dass jemand die Eier gehabt hat, zu Kojima hinzugehen und sagen, ich finde deine, deine Kamera ist scheiße, mach mal eine Rückansicht. Dann hat er den erstmal gefeuert und dann gesagt, oh, das ist doch eine gute Idee und hat dann Subsistence machen lassen. Aber auf jeden Fall inhaltlich und spielerisch, wir haben es inhaltlich ja auch über die vielen kleinen Details noch nicht ganz ausgelassen, da brauchen wir aber auch nur kurz erwähnen. Dadurch, dass der Radar weg ist, natürlich mehr Stealth-Gameplay, dieses CQC, Close Quarters Combat, was dazugekommen ist, so eine Art Nahkampf, wo man die Gegner dann entwaffnen, anders greifen kann und so weiter. Das hast du vorher ja auch nicht gehabt. Du konntest die höchstens vorher bei den alten Metal Gear Solid-Spielen greifen, ein bisschen ziehen, ein bisschen würgen. Dort hast du ein fast schon komplexes System an Griffen und wie du sie drehen kannst, wie du denen das Genick brechen kannst und so weiter und so fort. Konnten Leute auch entwaffnen? Ich bin gerade ein bisschen... Konntest du auch... Können wir sie als Geisel nehmen, als Schild benutzen? Genau. Ja, das ging. Okay. Das konntest du auch in den Teilen vorher machen. Stimmt, aber es wurde extrem erweitert, eben dadurch als Mittel. Auch diese Glasschilder, ganz kurz nochmal, diese Plastikschutzschilder von so Special Force, die sie in Teil 2 hatten, wie geil das eigentlich war, diese Riot-Dinger. Da hat man sich auch gedacht, cool, weißt du so, jetzt wieder zurück zu 3, aber das hatten wir nämlich noch vergessen. Ja. War so ein Highlight. Fällt einem sowas immer noch ein. Ja, Eine der vielen Ideen gewesen. Das CQC neu gewesen dort und auch, ich hatte es kurz erwähnt, dass du bist natürlich dort im Dschungel unterwegs und die haben dort nicht nur dieses Klassische gemacht, dass du Rationen essen musst, sondern du musst dein Essen selber finden, weil ansonsten wirst du hungrig und deine Energie lädt sich dann nicht auf. Plus du Verletzungen, wenn du irgendwo hinfällst, kannst dir mal einen Knochen brechen oder irgendwie verstauchen und musst dich selbst dann hinsetzen und verarzten und so weiter machen. Das sind so Elemente gekommen, wo ich am Anfang gedacht habe, oh, muss ich das jetzt machen? Das ist ja viel zu anstrengend, ich will mich eigentlich nur darauf konzentrieren. Aber es hat sich nach und nach dann so eingefügt, also ich habe es dann gerne gemacht irgendwann mal. Na, und es hat auch der Stimmung ordentlich beigefügt. Es war zwar natürlich immer noch nicht realistisch, wenn ich mir den Arm gebrochen habe, dass ich dann quasi ein Pflaster drum klebe, da einmal eine Salbe drauf und drei Vaterunser und das reicht. Aber trotzdem, ne, es hat nochmal ein bisschen anderes Element reingebracht, gezeigt, dass du nicht der unkaputtbare Supersoldat bist, auch wenn du eigentlich Big Boss das sein müsstest, so wie du den kennengelernt hast, sondern einfach jemand, der mit wirklich ganz, ganz großen Problemen konfrontiert ist, aber immer noch ein Mensch ist und irgendwie da durchgehen muss. Und es sind echt ganz, ganz große Probleme, die dann auf Big Boss dann zukommen innerhalb des Spiels. Was gab es denn da auch noch für Sachen? Innerhalb des Spiels hast du dann auch gesehen, wie Big Boss seine Augenklappe bekommen hat. Fand ich, hätten sie vielleicht einen interessanteren Moment da draus machen können, aber das war auch das Gleiche. Wann wird denn Anakin zu Darth Vader, wann bekommt Big Boss denn seine Augenklappe? Ne? Weil am Anfang, das ist sein Markenzeichen dort eben gewesen. Ich glaube, das war in der Folterszene dann, wo er gefangen wurde von dem Russen und wurde von Ocelot dann irgendwie gequält. Ja, doch, es war da. Ich weiß nur auch gerade nicht mehr. Es war, wie du sagst, nicht so bemerkenswert, dass man sich es unbedingt gemerkt hat, oder? Marc, nee, wie würde ich jetzt am ehesten erwarten, dass du es noch weißt? Nee, komischerweise auch, bei dem auch nicht so. Ich habe mir da eher mit den Endgegnern, also die Sachen jetzt mit The End oder so, irgendwie fand ich da irgendwie viel, für mich irgendwie viel mehr. Aber vielleicht auch wieder im Sinne der Heldenidealisierung, ne? Das ist so ein Moment, wo du denkst, das muss da passiert sein, auf dem Schlachtfeld, im härtesten Moment überhaupt, da muss er sein Auge verloren haben und nicht bei einer normalen Folterszene. Wer sich zum Beispiel, also jetzt mal beim Thema Augen bleiben, wer sich Dead Space 2 anguckt und am Ende dann diese eine Szene hat, also da habe ich, das hätte in das hätte sowas von da reingehört, dieses, weil du halt so völlig, also ich will, wir dürfen es wirklich nicht spoilern. Nee, aber um den Effekt, du hast sie verrafft aber auch, oder? Ja klar, man verrafft es erstmal und vor allen Dingen ist man wirklich so erstmal extrem gehemmt, da überhaupt was zu machen, weil ich mir, also ich habe wirklich nicht richtig hingucken können und das sind so, jeder, der weiß natürlich jetzt, was ich meine, alle anderen wissen es hoffentlich nicht, aber es hat was mit Augen zu tun und es ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr bemerkenswerter, weil irgendwie wichtiger und erinnernswerter Moment in Dead Space 2. Über den man, ich werde da in 5 Jahren auch noch mit Schaudern dran zurückdenken und das sollte ja so ein Moment dann auch auslösen. Ein großartiger Moment. Aber auf jetzt jeden Fall. Bei sowas wie Metal Gear Solid finde ich zum Beispiel, dass die Gewalt da auch ganz anders ist, als das, was du jetzt eben meintest. Das wäre halt so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das passt da nicht rein, weil es zu drastisch ist. Und obwohl die Spiele halt mit Krieg zu tun haben oder so, aber es wird nie so exploited. Das ist nicht so das Gefühl, dass jetzt muss einem, auch wenn jemand der Arm abgehackt wird, das hat so eher dieses Star Wars Feeling. Weißt du, da passiert sowas, aber das ist nicht so, dass du dich da richtig vor ekelst, sondern. Du hast recht, das war nie blutig. Obwohl doch blutig sind die immer, wenn der Ninja auftaucht. My arm! Aber das ist wirklich nicht dieses Feiernde, Exploitation-mäßige. Das ist es überhaupt nicht. Und das ist natürlich Dead Space sehr. Allerdings. Aber ich meine einfach diese Idee des Gedanken, dass man was machen muss, was man überhaupt nicht machen will, weil das so gegen alles Widernatürliche im Menschen so ist. Also ja, das haben sie da halt dann scheinbar nicht so, sonst würden wir uns da mehr dran erinnern. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht mehr. Ich glaube wirklich, der verliert das einfach bei der Folter. Irgendwann macht so plopp und dann... Dann du siehst, es wird sogar nur schwarz auf der einen Seite, weil er jetzt ja natürlich weniger Sicht hat oder sowas. Dann wird der eine Teil des Bildschirms ein bisschen schwarzer und dann, oh verdammt, my eye. Wenn man das restliche Spiel nur mit einer Hälfte des Bildschirms spielen müsste. Das wäre sehr lustig gewesen. Es wäre auch sehr assig gewesen, aber es wäre irgendwie... Ich hätte Kojima zugetraut. Ja, wirklich, ich wollte auch gerade da, eigentlich hätte ihm das nur einer sagen, zum Glück hat es ihm keiner gesagt, weil dann, ey, brillante Idee, machen wir. Ja, ich meine, das kann ich mir vorstellen, machen sie es wahrscheinlich, kommt ja demnächst irgendwie diese 3DS-Version, weißt du, bis dahin ist es in 3D und ab der Szene ist nur noch 2D. Alter. Oh, okay, das wäre super. Das muss man krass. Sich mehr, pass auf, das muss jetzt definitiv hier... Ich schreibe gleich mal an genau. Konami. Merkt euch alle das, die ihr das gerade gehört habt, eine super Idee. Tantiemen an Marc, wenn Kojima das dann eingebaut hat. Und wenn nicht, könnt ihr sagen, der Marc von Game One, der hat was viel Cooleres gesagt, das haben die nicht mal gemacht, weißt du so, weil das ist wirklich eine gute Idee. Das würde auch passen. Ich bin sehr gespannt auf die 3D-Version von Kojima. Absolut, du hast ja auch, Simon, auf der Gamescom diese Rolling-Demo dir angeguckt, als wir den 3DS damals angeschaut haben. Da gab's stimmt, da war ja Metal Gear. Genau, die hatten Metal Gear als selbst ablaufende Demo, wo du dann auch selber bewegen konntest. Und das wäre nochmal ein Grund für mich. Ich habe Metal Gear Solid 3 ist der Teil, den ich am wenigsten durchgespielt habe. Bisher nur einmal richtig, also verglichen. Weil die auch nur einmal, ich auch nur einmal. Und da wäre es eigentlich mit dem Remake-Zeit, weil solche Sachen spiele ich eben gerne öfters durch, es ist auch lange genug Zeit vergangen, dass ich glaube, ich das da auf jeden Fall. Ich freue mich wie für ein neues Spiel drauf. Ähnlich wie bei Ocarina of Time, jetzt, wenn das nochmal auf dem 3DS kommt. Also habe ich auch sehr viel Bock. Ich will drauf. Auch Resident Evil und so freue ich mich auch. Also ich glaube, der 3DS ist für mich ein großer Spaß. Ich freue mich irgendwie auf Remake. Ich bin so schlimmer. Ich bin wirklich, das, was alle Gamer, glaube ich, hassen, sind wir. Ja. Leute, die sich ernsthaft auf Remakes freuen, aber. Ich scheiße auf die neuen Spiele, ich will die Remakes haben in gut. Ja, und dann ist schön. In 3D. Ihr wisst aber echt, wohin das läuft, dass wir irgendwann alte Säcke sind, die nur noch die Sachen von vor 20 Jahren gut finden. Ja, aber dann haben wir vielleicht alle Alzheimer und erinnern uns nicht mehr dran. Oh, neues Spiel. Stimmt, jeden Tag, stellt euch das vor, wir können damit besser umgehen. Wenn wir eine Pflegerin haben, die uns jeden Tag einfach dieselben Spiele, die wir immer geil fanden, nochmal gibt. Also ist besser als andere Leute, die jetzt halt nur dahin vegetieren. Ja, so, anders wäre es dann, wenn es wie bei täglich grüßt das Murmeltier ist und dann so, oh nein, nicht schon wieder dasselbe Spiel durchspielen. Oh Gott, nein. Ein Redaktionstag, so nein. Nein. Ja, stimmt. Ja. Nee, aber irgendwann könntest du den Beitrag ja machen, ohne es zu spielen. Du brauchst ja nicht mehr dann ausprobieren. Du weißt ja schon, was du machen willst. Du ist ja schon alles auf der Festplatte. Also, ja, gut. Ich hätte gerade gedacht, wir bekommen dann die Mails in dem Kontext. Wir sind ja eigentlich schon die Leute, die hier da sitzen und drüber quatschen, dass vor 20 Jahren alles besser war. Ja, es ist traurig. Innerhalb Metal Gear Solid 3 hat es nicht nur spielerisch eben viele Sachen gebracht, auch von der Geschichte her. Wir haben ja schon erwähnt, dass es eben dieses Kalter Krieg-Ding gewesen gezeigt, wie aus Naked Snake dann sozusagen Big Boss geworden ist. Da nebenbei erklärt, wer dann The Boss gewesen ist, hat die Figur von Eva eingeführt als Spionin und später mal in Teil 4 dann als Big Mama Eva als Spionin, dann als Mit-50-Jährige mit tiefem Aufschnitt auf Motorrädern dort herumgefahren, wie sie es gerne gemacht hat. Sehr, sehr viel etabliert und hat sehr, sehr viele Lücken gefüllt, die dir vielleicht Fragen, die du dir gestellt hast nach den ersten beiden Metal Gear Solid Teilen, hat auch vor allem dann wirklich nicht dann gespart. Es hat nicht nur seine Pflichtaufgabe erfüllt, sondern auch die Kür gemacht sozusagen. Ich finde, der letzte Part von Metal Gear Solid 3, wo es dann richtig anfängt, wo die Kacke am Dampfen ist, ne, wo du dann der erste Metal Gear, auf den du dann dort triffst, diese dicke Motorradverfolgungsjagd, die Kämpfe. Über eine Stunde, anderthalb Nonstop-Action. Das sind ja die Zwischensequenzen so lang dazwischen gewesen. Ja, aber auch wirklich Nonstop-Action ohne Ende gewesen. Also verglichen mit dem zweiten Teil, wo du eben dieses sehr doch aufgebrochene, du musst immer zwischen jeder Wabe hin und her gehen und so weiter, dort machen lassen und du kleine Action-Momente hattest. Übrigens, ich will es nochmal kurz anschauen, wir haben vergessen, das zu erwähnen. Der Endkampf von Metal Gear Solid 2 wurde verändert wegen dem 11. September. Damals sollte der Metal Gear, auf den du gewesen bist, der sollte irgendwie in New York dann wirklich landen und crashen mit dem. Haben sie dann ein bisschen entschärft, dass du nur noch on top of. Wo drauf hast du gekämpft? Ja, du kämpfst auf den Überresten, oder? Von dem. Nicht? Ich dachte, dass man in der Freiheitsstatue drin kämpft. Ich bin gerade aber auch ein bisschen überfragt. Nee, in der Freiheitsstatue nicht. Das war mal irgendwie geplant. Auf jeden Fall ist das Ende reduziert worden, dass du dort nur einen großen Kampf hattest, so einen Schwertkampf mit Solidus Snake. Ja, wollte ich gerade sagen, der Solidus-Kampf ist, glaube ich, auf den Überresten von dem. Genau. Und es sollte eigentlich viel, viel größer, viel epischer sein. Ich werde nachher nochmal gucken, genau welche, was. Es kommen ja auch noch so Dutzende von diesen anderen Metal Gears, die man erledigt. Das ist ja auch noch. Die man vorher dann dort erledigt. Voll inflationär noch ein paar von den riesigen Atombombendingern hingeschossen. Verglichen mit dieser ultra langen und wirklich immer hochspannenden, fand ich immer, Endphase von Metal Gear Solid 3, war es schon, also die haben schon das Zehnfache an Power dort reingegeben in Metal Gear Solid 3, was es gemacht hat. Und hatten echt super Richtung nach hinten hinaus diese großen Metal Gear Kämpfe plus dieser ganze die Endgeschichte mit The Boss eben, wo du auch am Ende da mit dem konfrontiert bist, um zu Big Boss zu werden, musst du The Boss in den Kopf schießen. Das ist auch noch viel emotionaler, die Geschichte, finde ich. Also sie nimmt einen viel mehr mit als die davor. Also das haben sie da noch viel mehr geschafft durch Melodie und sowas, durch die Musik, das irgendwie dich viel mehr reinzuziehen. Das hatte krass. Das ist dann was typisch so Samurai, weißt du, mäßig irgendwie, wie sie da in dieser Wiese stehen und sich halt gegenüberstehen und es klar ist, so hier kann halt nur einer raus und es geht ja da um Ehre und um Liebe und um Gefolgschaft und um Krieg auch noch und um Kommunismus und es gibt so viele Sachen und das überfordert einen, glaube ich, auch so ein bisschen, so dass man dann emotional total verwundbar ist. Weil es gibt so viele Sachen, die man bedenken muss, die alle in so zwei Personen gebündelt werden irgendwie. Es ist halt nicht schwarz gegen weiß, gut gegen böse. Das ist halt das Geile so. Nicht wie in allen anderen Spielen, sogar in aktuellen Spielen und so. Es ist halt dann da grau gegen grau so, weißt du? Der Held hat auf dem Weg irgendwie zum Ende halt Schmutz aufgenommen, so wie man auch sagt bei The Sorrow und so, so dieses du hast Leute umgebracht und alles. Und sie hat halt mehrfach erklärt, warum ihre Art zu denken und der Plan, den sie verfolgt, auch durchaus gar nicht so dumm ist. Und man ist dann, oder? So geht's doch. Sie erklärt doch auch, warum das alles. Dann ist man so auch ein bisschen hinhergerissen, aber es kann halt nur so enden. Und das ist alles echt cool. Immer ist ein guter. Es ist ein Showdown, wie man ihn, glaube ich, nur erzeugen kann, wenn man so unglaublich viel Zeit hat wie Kojima in einem Spiel, um eine Geschichte zu erzählen. Genau. Einfach alles wirklich sich Zeit dafür nehmen, alles wirken lassen, wie es wirken muss und nicht sich dann darauf versteifen, wie beim zweiten Teil, ich muss jetzt die 1000 Twists da machen. Es gibt natürlich kleine Twists hier und da, dass sich Eva wirklich als chinesische Spionin am Ende rausstellt, die dann von dir abhaut und so weiter und so fort. The Boss, übrigens die Mutter von Dings da, von Revolver Ocelot. Also Sorrow war der Vater von Ocelot und The Boss die Mutter. Das hat er aber, glaube ich, nicht gewusst oder irgendwie solche Geschichten, die dann gewesen sind. Die sind auch nicht innerhalb des Spiels, glaube ich, aufeinander getroffen, Ocelot und The Boss. Aber da sieht man wieder die Verbindung, die alle davor stehen. Ne? Er hat, man könnte fast schon sagen, die hatten ja auch fast schon romantisch irgendwie was miteinander, The Boss und Naked Snake. Also es hätte was entwickeln werden können. Er hat sie ja nicht nur als nicht Vaterfigur wäre falsch, als Mutterfigur oder als Vorbild gesehen, sondern auch da hätte sich irgendwann mal was entwickeln können. Also kriegt das alles noch viel mehr Bedeutung. Und da sind echt viele, viele Lücken dann gefüllt worden mit dem dritten Teil, dass ich mich auch echt wirklich sehr, sehr gefreut habe dann auf das, was mit Teil 4 gekommen ist dann später. Also Teil 3 ist geil gewesen. Ich freue mich sehr drauf mit der 3DS-Version. Auch gute Dramaturgie. Also die ganzen Teile in der Reihenfolge, in der sie dann erschienen sind, mit der Bedeutung und der Zeitepoche, in der sie spielen, so war das eigentlich eine gute Dramaturgie, kann man nicht anders sagen. So erst das Normale, um sie alle anzufixen sozusagen, dann das komplett Konfuse, um sie irgendwie Matrix-mäßig alle zu verwirren und dann die Vergangenheit, weil die meistens auch einfacher ist, weil man auch schon was weiß drüber aus den anderen Spielen und dann aber endlich die Auflösung am Ende. Ja, vor allem, selbst wenn du es nicht weißt, ne, du kannst halt mit Snake Eater eigentlich anfangen, weil das halt die ganzen Sachen dann ja etabliert, das ist echt schön gemacht. Kann man auch zwei gleich auslassen? Ja. nein, es ist wirklich, ich mag den zweiten sehr, also, ja. Nicht das, ich bin kein Hater. Oh, Telefon, David Hater für dich. Du bist ein David Hater. Ja, genau. Metal Gear Solid 4, lange Jahre war es natürlich hier, dass der Gral, der ganz weit entfernt erschien. Es war ja angekündigt als PS3-exklusives Teil. Es wird kommen, es wird wieder alles wegblasen. Es kann nur auf der PS3 möglich sein. Es werden 15 Blu-Rays sein mindestens, wo es kommt. Und Trailer hat es gegeben und so weiter und so fort. Aber im Grunde hat Kojima dann auch vorab gesagt, so Leute, wir haben das jetzt die Vorgeschichte gezeigt mit Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 4 wird mein größtes Spiel, wird mein letztes Metal Gear. Ich glaube, das hat er zum ersten Mal dann dort gesagt. Ja, das hat er doch vorher schon gesagt, oder? Da erinnere ich mich doch an einige Aussagen. Ich glaube, aber also beim dritten hieß es schon, glaube ich, das wäre das letzte. Ja. Es ist definitiv das allerletzte. Doppelt definitiv. Ja, genau. Jetzt macht er den doppelt definitiv, dass er wirklich dann das letzte da machen soll. Und Metal Gear Solid 4 war längere Jahre in Entwicklung, hat natürlich auch viel dann aufgebaut für viele Leute einen Kaufgrund, da eine PS3 zu kaufen. Es gab sehr viel Kontroverse vorab, weil Kojima dann extra gesagt hat, nee, das ist nur auf PS3 möglich, was ich machen will. Nicht nur von der Grafik her, sondern auch von den ganzen Soundmöglichkeiten. Und ich brauche die Blu-ray, damit ich meinen ganzen Content drauf tun kann. Es wird keine Xbox 360-Version und keine PC-Version davon geben. Na, und natürlich mittlerweile heute, wo alles Multiplattform ist oder fast alles, ist es natürlich schon, vor allem von einem Dritthersteller, ist es schon eine knallharte Aussage, das zu nehmen, aber im Grunde, viele haben sich vorab schon mal einfach mal eine PS3 gekauft. Aber da hat Sony auch ganz schön viel Geld, glaube ich, reingebuttert, weil die ganzen anderen Sachen halt Multiplattform verloren haben an die Xbox, sieht man ja auch so Rollenspiele und ja, sowas. Ja, oder GTA 4, denk einmal alleine dran. Mit den Download-Content und alles und Exklusivität erstmal. Natürlich auch der Erfolg von den exklusiven Xbox-Spielen wie Halo oder so hat natürlich auch nochmal einen Arschtritt gegeben und irgendwie, man, ja, wie man es halt auch machen muss eigentlich als Konsolenhersteller. Man muss halt gucken, ey, wer macht was Gutes hier und die muss man sich warm halten, ja. Ist ja nicht auf jeder Konsole, ist ja wie Nintendo, so, wo einfach alle guten Sachen immer von Nintendo kommen und die anderen halt froh sind, wenn sie irgendwie was abkriegen vom Kuchen. Also Metal Gear Solid ist halt wahnsinnig wichtig für die PlayStation. Es hat den Erfolg mit begründet, definitiv. Genau. Und Metal Gear Solid 4 war eben dann die Sache, also wo ich dann auch mir vorher selber keine PS3 gekauft hat, auch ein Grund für mich gewesen ist, da zu sagen, endlich mal den Schritt zu wagen. Ich glaube, viele haben es dann auch schon gesehen und provisorisch sich dann eine gekauft. Ich kann mich noch erinnern, Simon, wir waren damals gemeinsam in der ersten Präsentation hier in Hamburg, als Konami mit einem relativ frühen Metal Gear Solid Code gewesen ist. Ich glaube, ich habe dann noch ein Preview mit dir gemacht, wo wir dann den Event haben wir uns das dann angeguckt, ne, so eine Stunde, und dann sind wir rausgefahren mit dem Jeep zu einem Militärhafen und haben dort, wenn du dich erinnern kannst. Der Mili. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Wer sich erinnert. Liegt vielleicht auch an Ennio Morricone, ja? Morricone. Ennio Morricone. Ja. Wie ein Morricone. Ennio Morricone. Morricone. Nein, Ennio Morricone. Morricone. Ennio Morricone. Ennio. Ennio Morricone. Ennio. Es ist so dumm. Es ist aber auch so viel auf einmal. Mein Kopf ist so klein. Bei der ganzen Vorfreude war das damals mein erster richtiger Kontakt mit Metal Gear Solid 4, wo man es im Laufen gesehen hat. Und ich muss sagen, also wenn ich mich auch an deine Meinung dann noch direkt erinnere, ich war sehr beeindruckt davon und dir hat es auch dann ganz gut gefallen, im ersten Eindruck schon. Ne? Ja, Also eben, man, na, beim vierten Teil weiß man ja irgendwie dann auch schon fast, was man kriegt. So, man hofft halt nur, dass es irgendwie diesmal irgendwie mit der Steuerung, mit dem Gameplay besser ist so. Und das fand ich da eigentlich am besten. Also bisher ist es, finde ich, der Prototyp für, wie es auch weitergehen kann. Aber es wird ja hoffentlich auch immer noch weiter verbessert. So die ganze Steuerung, die ganze Art, wie man halt auch spielen kann. Dass man halt auch mehrere Möglichkeiten hat, es auf verschiedene Arten zu spielen im Sinne der Perspektive und der Möglichkeit. Also man, mich hat's immer geärgert, dass ich nie wirklich auch mal ein bisschen ballern konnte, wenn ich keinen Bock hatte. Weil bei Splinter Cell geht das, dass man auch mal sagt, okay, nee, den Level mache ich jetzt, weil ich echt keinen Bock mehr habe. Es war eben so anstrengend, jetzt ballere ich mich hier durch, wenn das nicht gerade eine Mission ist, wo man es eben wirklich nicht darf. Und das ging halt bei, es ging oft nicht so gut, finde ich, bei Metal Gear Solid. Bei 3 ging es besser, also als davor. Und bei 4 hatte man dann endlich auch alles. Also man konnte auch einfach nur mit der aus der Ego-Perspektive mit der Waffe mal rumlaufen und 2-3 Leute erledigen und musste sich nicht durch die Gebäude schleichen und eben 3-mal abwarten, bis die irgendwie weitergelaufen sind und all das. Fand ich persönlich einfach einen Fortschritt. Ich meine, es ist ja auch nur zeitig, dass man sich dann anpasst an den Willen des Volkes, wenn man so will. Ja, ja. Ich habe absolut Angst davor gehabt, eben bevor ich das dann gesehen habe, dass die ein bisschen verraffen könnten, weil das ist eigentlich das Spiel, wo du wünschst dir, dass da alles passt, nicht nur die Technik, und das war schon mal sehr schön, die Grafik war schon mal sehr geil, auf jeden Fall, also da hast du dich auch nicht dafür geschämt, dass du so viel für eine PS3 ausgegeben hast, sozusagen, wenn du dann diese Grafikqualität hast, am Laufen sind in 1080p mit einem großen Beamer im besten Fall. Alles flüssig, alles detailliert, und dass die Steuerung gleich im ersten Moment auch so erschien, dass du gesagt hast, endlich mal, ne? Hat wenigstens einer Kojima gesagt, du siehst immer noch so kleine Details, die immer noch nicht wirklich so gestrafft sind, wie du sie gerne haben wollen würdest. Das ganze Deckungssystem ist ein bisschen strange, ne? Vor allem, wenn du in den Jahren vorher komplett viele andere Spiele, speziell auf der Xbox, hattest, wo du ein gutes Deckungssystem dann hast. Es wirkt, weil da auch wirklich Ami-Leute zu Kojima gegangen sind und gesagt haben, lass uns mal da mal ein bisschen machen. Wir haben da ein bisschen eine bessere Idee, was man machen kann. Und Kojima auf die gehört hat, hast du endlich ein Spiel bei Metal Gear Solid 4 gehabt, was auf den ersten Blick grafisch überzeugt hat und vor allem spielerisch endlich mal die Impulse gehabt hat, die schon mit Subsistence, Metal Gear Solid 3 Subsistence versprochen wurden und vorher nicht eingehalten wurden mit allen den Spielen. Würdest du sagen, dass das Spiel insgesamt vom Gameplay her mainstreamiger geworden ist und mehr angepasst? Ja, also mainstreamig ist so ein komisches Wort. Ja, ich, ja, ja, das klingt so auch ein bisschen abwertend, oder ob man sich da anbietet. Ich denke einfach nur, wir haben uns ja jetzt immer auch ein bisschen über dieses Gameplay ausgelassen, wo es halt nicht so funktioniert hat, ein bisschen Sand im Getriebe war. Und das, finde ich, haben sie immerhin den Willen gezeigt, dass nicht so stur, was ja auch eigentlich eine arrogante Art ist, so stur zu sagen, nee, und wir wollen das so, und wenn ihr nicht damit klarkommt, dann dürft ihr es halt auch nicht spielen, sondern halt Möglichkeiten anzubieten, wie man es spielen kann. Also du kannst es ja von oben spielen und mit Radar und so wie früher, wenn du irgendwie willst, aber kannst auch ganz normal so ein bisschen Third Person halt spielen. Und mir hat das halt auf jeden Fall mehr bedeutet. Ich fand es jetzt nicht, also Mainstream ist dann halt das, ja, dem Trend ein bisschen gefolgt. Naja, wie man es reden wendet, das stimmt, ich sag ist mal schon eher anbiedern. So eher dem Markt zuträglich, dass wirklich, dass viele Leute spielen können, ohne sich abzufacken damit. Also ich glaube, bei den anderen Teilen, was du vorhin auch gesagt hast, so, wenn mir die Steuerung nicht gefällt, oder ich nach einer Stunde irgendwie, das mir zu komplex ist, dann höre ich damit auf. Ja, und bei diesem Spiel habe ich das Gefühl, dass einsteigerfreundlicher vielleicht ist. Vielleicht einsteigerfreundlicher ist auf jeden Fall das Wort, ja. Was komisch ist bei dem vierten Teil einer Serie, die so kompliziert ist, dass wir sie nach dem Spielen immer noch nicht zusammenbringen. Aber egal. Ja, es ist immerhin, du hast dich gefreut, dass die ganzen fast, ich glaube 11 Jahre müssten es gewesen sein, seit dem ersten Teil dort an Evolution endlich mal ein bisschen gefruchtet hat, dass die wenigstens auch spielerisch da angekommen ist, wo Splinter Cell schon vor 10 Jahren gewesen ist. Alles während Duke Nukem Forever entwickelt wurde. Um es nochmal kurz einzuwerfen. Alles, während Duke Nukem Forever entwickelt wurde. All diese, also wenn wir die ganzen Dialoge als Papierzettel hier auftürmen würden, könnte ich mir so eine Festung daraus bauen. Echt, ey. Ja, während es für D-Rams da gesessen hat und gerade am Level 27 kurz an der Ecke gebaut hat, hat Kojima einfach mal Metal Gear erfunden, währenddessen alle Teile. Das komplette Ding, ja, genau. Meanwhile in a secret room, ne? Metal Gear Solid 4 hat auf den ersten Blick sehr beeindruckt, aber natürlich die wichtigen Sachen, wo wir uns primär aufs Spiel gefreut haben, ist natürlich, endlich muss der Abschluss kommen der Geschichte. Ne? Und er muss kommen, es gibt gar keinen Ausweg mehr jetzt. Genau, jetzt kann er nicht mehr. Und im Grunde, wenn ich dann sage, ich habe Angst davor gehabt, ob sie es verraffen, ist natürlich dann ein Punkt, den siehst du erst, wenn du es gespielt hast, ob sie dann das in der Richtung verraffen, aber das ist dann, wäre fast schon die Lost-Situation gewesen, ne? Wo dann viele Leute sich was anderes vorgestellt haben. Dort hast du ja auch aufgebaut. Aufgebaut über 6 Jahre, um dann eine Auflösung zu bekommen, die vielen Leuten hier nicht geschmeckt hat, weil sie dann nicht im Detail reingegangen ist. Metal Gear Solid 4 hat auch eine natürlich dann aufgebaut dorthin, auf das große Finale, wo endlich die Abendworten gegeben werden, speziell das, Metal Gear Solid 2 ist ja, eigentlich eine Lost-in-Reinkultur, ja, da werden ja nur Fragen über Fragen über Fragen über Fragen aufgeworfen, aber keine der Antworten gegeben innerhalb des Spieles und du brauchst... immer mit anderen Fragen geantwortet, so. Genau, du willst die Antwort auf eine Frage bekommen, es werfen drei neue Fragen aus und davon entstehen nochmal drei neue Fragen. Und du kriegst nicht mal eine Antwort, das ist ja das Geile, sie sagen einfach, ja, fragst du dich vielleicht, aber frag dich doch mal auch Folgendes. Genau. Und wenn du eine Antwort kriegen willst, müsstest du als Spieler dir sowas zusammengereimt haben, dann muss ich mir später das andere Spiel kaufen. Und das ist Metal Gear Solid 4 eben gewesen. Es muss ein Abschluss sein der Serie. Du musst die ganzen Story, die Character Arcs, die ganzen Werdegänge der Figuren, die du über so lange Zeit begleitet hast, teilweise seit den 60er Jahren mit Big Boss und mit Revolver Ocelot und so weiter, müssen dann irgendwo hinführen. Es muss beantwortet werden, wer sind eigentlich die Patriots? Was ist da los passiert? Was ist da und da? Und da. Und ich finde, auch wenn es nicht jetzt zu 1000% perfekt gelöst oder sowas, aber ich habe meine storymäßige Befriedigung von dem Spiel bekommen. Also es hat für mich dann, um das mal so eloquent auszudrücken, Metal Gear Solid 4 hat für mich geschichtsmäßig, es hat zum Glück funktioniert, es hat geklappt und ich habe die Antworten bekommen, je nachdem wie sie dort ausgefallen sind, habe ich mir vielleicht ein bisschen anders gewünscht, und da, aber ich habe Antworten bekommen und das ist das Gute. Und das wurde trotzdem auch immer wieder noch ein bisschen konfus, so wie früher. Es war jetzt nicht einfach nur, man hat jetzt nicht irgendwelche möglichen Fettnäpfchen ausgespart oder so. Man hat weiter so das durchgezogen, was man machen wollte. Wenn ich jetzt dran denke, dass Metal Gear Solid halt einfach die einzige Serie ist, wo sogar ein Körperteil eine Charakterisierung bekommt, so eine Charakter. Der Arm. So, jetzt mal wirklich, ey. Weißt du, und dann im nächsten Teil die Beine und irgendwann geht ihnen die Körperteile aus so, und dann ist da so eine Party of Five in einer Person. Wie Raiden. Jetzt, ja, ne? Aber dass sie Raiden, ja stimmt, genau. Aber dass sie aus Raiden halt den Samurai gemacht haben und den Ninja oder wie, er ist ja Cyborg, wie heißt er denn eigentlich nochmal? Der Ninja ist er, der Ninja ist er eigentlich, ja. Ja, aber heißt er nur der Ninja? Cyber Ninja, glaube ich, müsste es sein. Der heißt Cyber Ninja, I am Cyber Ninja. Naja, er heißt immer noch Raiden, aber ich glaube, er hat ja? so eine MX-17-Strich sonst was Bezeichnung. Okay. Ja, aber das finde ich auch cool. Also er lässt dann auch keinen hängen. Er lässt No Man, Leaves Behind. Nee, Leave No Man Behind. No Man Left Behind. No Man Left Behind, ja stimmt. Das finde ich wirklich sehr schön. Alle die Charaktere, die irgendwie aufgeworfen wurden mit den, ob's Raiden aus Teil 2 gewesen ist, ob's die ganzen dein Vorgesetzter aus Metal Gear Solid 3 gewesen und alles, die sind alle dann vorgekommen in Teil 4. Es wurde gezeigt, welchen Platz sie in ihrer Geschichte haben. Ne? Diese schöne Auflösung eben, du hast dich in Teil 2 gefragt, wer sind die Patriots? In Teil 3 wurden neue Charaktere eingeführt und in Teil 4 gesagt wird, hey, die ganzen Leute, die du in Teil 3 gesehen hast, dieser Colonel, der dich auf die Mission geschickt hat, also Naked Snake auf die Mission geschickt hat, plus das ganze Team, das mit dir im Codec dann Kontakt gestanden ist, wie dieser Mr. Siggin, der dir dann die Waffentipps gegeben hat, oder die Frau, die für die Kommunikation gemacht hat, das sind die Patriots. Und dass man sogar noch neue Charaktere eingeführt hat, wie das kleine Spiegelei-Mädchen. Genau. Und das aber gut gemacht hat. Genau, so neu war sie ja nicht. Sie wurde ja quasi, es ist ja die Tochter von Olga aus Teil 2. Die taucht die vorher auf schon mal? Nee, die taucht nicht vorher auf, die taucht ja Olga. Die Mutter taucht auf, ja. Genau. Olga übernimmt in Teil 2 die Rolle des Ninjas und sagt, ich wurde gezwungen von den Patriots, weil sie haben meine Tochter und wollen sie mir nicht wiedergeben. Ja, okay. Und Olga stirbt in Teil 2, sieht ihre Tochter also nie wieder, aber die Tochter wurde dann während Teil mittlerweile befreit und lebt mit ihnen auf einer fliegenden Festung, die dann zwischen den Leveln, zwischen den verschiedenen Kontinenten hin und her reist. Ja, wie gut sie auch mittlerweile geworden sind, was so, ich sage immer, Pacing oder so angeht. Also dieses, dass sie Einschübe haben, die dann komplett wieder irgendwie rausreißen, aber es ist dann eigene, so wie wenn man nach Hause kommt, ja, du kommst ja immer wieder in dieses Flugzeug und es fängt ja, glaube ich, auch nahezu immer mit diesem Spiegeleibraten an. Genau, jedes Mal. Und dieses Debriefing zwischendurch drin, wo du auch herumlaufen kannst als teilweise. Als ein Metal Gear Roboter, ja. Das hat schon echt was. Also da merkt man schon, das ganze Ding ist so aus einem Guss und irgendwie, ja, es kann gar nicht groß genug sein für die coolen Ideen, die die Entwickler haben. Das ist so, ganz wenige Serien haben so unglaublich viel zu geben oder so, ob man es mag oder nicht, aber einfach so, ey, raus damit, noch was. Und ja, und das Pacing, wie gesagt, kommt mittlerweile richtig gut zusammen. Auch der Besuch wieder in Shadow Moses und so. Ey, Alter, einer super. Es hat das Beste aus den Alten, den Neuen. Es hat endlich auch mal gutes Gameplay und coole Charaktere, führt alle Stränge zusammen, hat eine Story, die cool ist, aber nicht zu langweilig, aber auch nicht zu übertrieben. Es ist so die perfekte Mischung aus allem, als ob man so alle guten Sachen zusammengepackt hat. Das So sollte ein letzter Teil ja auch sein. Also. Eine Sache, die mir immer dabei aufstößt, weswegen ich das Spiel eigentlich jetzt im Nachhinein zwar halt toll visuell umgesetzt fand, aber mir waren teilweise die Cutscenes viel zu lang. Also gerade das Ende, da kann man natürlich echt sagen, wo ich dann ja, wirklich sage, okay, das Spiel ist so und so lang. Ich habe jetzt irgendwie 30% wirklich Gameplay gehabt und 70% Cutscenes und das. Nein, das ist schon, es ist ein bisschen übertrieben, es ist mehr bei 50-50 ungefähr. Aber es ist, ja. Also es, wie lange ist die Endsequenz noch? 90 Minuten? Die Endsequenz ist 90 Minuten. Ja. Ich weiß, ja, das ist so typisches Ding, was man dann nachts durchspielt und denkt, komm, ich spiel's noch durch und dann. Und dann willst du ins Bett und dann hängst du da so und dann, was? Und würdest, ja, und genau so war es bei vielen wahrscheinlich. Das ist ja, ein Spiel, allerdings, wo man immer in diese Falle tappt. Absolut, ich hab Glück gehabt damals bei dem Durchspielen. Ich hatte der hat damals den Test dann gemacht für Game One und wir haben natürlich, wie Konami ist, erst im allerletzten Moment das Spiel bekommen. Das heißt, ich musste es am Wochenende durchholzen, bevor wir dann am Dienstag dann gedreht haben, diese ganze Chose, wo wir dich dann auf alt geschminkt haben. Sie und Budi unsichtbar Sachen. War. Genau, Budi unsichtbar war im blauen Anzug und so weiter draußen. Ich habe mich auch wie bei Metal Gear Solid 1 damals am Samstagmorgen hingesetzt, hat es am Sonntagnachmittag dann durch, also so mit ungefähr gefühlten 20 Spielstunden, die dann da drauf standen. Da hatte ich aber das Glück gehabt, es war noch nicht so spät und ich konnte mich einfach hinsetzen und in Ruhe was essen und mir das Ende anschauen. Da hat es für mich gepasst, aber wenn ich das jetzt spät nachts durchgespielt hätte, okay, ich schaue mir noch den Abspann an, es ist jetzt 0 Uhr und dann ist auf einmal 2. Also man hätte es wirklich ahnen können, es ist nicht so, als ob man unvorbereitet da reingerannt ist. Ja, aber ich finde es in der Hinsicht nicht negativ, weil wenn du die Dinger kürzer gemacht hättest und dann deswegen auf Informationen oder Antworten oder sowas verzichtet hättest. Lieber, dann nehme ich mir ein anderes Mal die Zeit und schaue mir dann den Abspann an oder mach dann sonst was, aber ich möchte dort innerhalb des Spiels Antworten bekommen und nicht reim dir selber zusammen, wo die Zahlen bei Lost herkommen. Da kann man ja auch wie bei Herr der Ringe auch am Ende sagen, so okay, jetzt hat er den Film aber echt 10-mal enden lassen. Also beim letzten. Trotzdem finde ich irgendwie, weiß ich nicht, so eine epische Reise, so die braucht dann, aber da habe ich nichts dagegen, wenn es am Ende auch ganz gemächlich dann irgendwie zu Ende geht. Und es ging ja nicht mehr so gemächlich zu Ende, weil du innerhalb dieser Endsequenz sind dann noch weitere Twists dazugekommen, plus Sachen. Nochmal schnell der Film hinterher geschoben. Es war fast schon nochmal Metal Gear Solid, der Kinofilm, der nochmal hinten dran geschoben wurde mit The Aftermath. Was sie unbedingt noch alles wissen müssen. Doppelpunkt, dann geht's los. Es hat nur noch gefehlt am Ende der Freeze-Frame und dann die Schrift drüber. Aus Solid Snake wurde das und wir wollen das und das und das und das für die Leute, die dann noch. Ja, mit so Freeze-Frames, genau, so im Springen. Und dann siehst du dort Otacon, der gerade irgendwie Mangas liest und dann haha und aus ihm wurde das. Pinkelt sich immer noch ein. Das, was du vorhin meinst, auch mit Shadow Moses Island, ich fand es halt wirklich gut, dass andere Sachen von den alten Teilen einfach nochmal eindeutig aufgegriffen worden sind, dass du wirklich das Gefühl hast, dass es ist wirklich ein Abschluss der Serie, deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt mit dem nächsten Teil kommt. Es ist wie ein Theaterstück eben, wo jeder nochmal am Ende auf die Bühne kommt und das ist das Ende des Theaterstücks Teil 4 und da kommen nicht nur die Locations, da kommen auch die Charaktere und sagen nochmal, ich zeig nochmal kurz, das ist es aus mir geworden, ne? Du erfährst, was aus dem und dem und dem und dem wird. Der Vorhang geht nochmal auf und zu und sie stehen doch wieder da. Genau. Oder, ne? Nochmal. Und du hast zwischen den einzelnen Akten noch genug Pause, um zu rauchen, weil es installieren muss jedes Mal. Das ist auch echt eine ganz große Leistung. Ein sehr raucherfreundliches Spiel. Metal Gear Solid ist ein sehr raucherfreundliches Spiel, fällt mir gerade auf. Dadurch, dass das Spiel so groß ist auf der Blu-ray, muss es zwischen jedem Level installieren und man muss es jedes Mal neu machen wegen Limitationen von Sony vom System, weil da nur so und so viele Dateien drauf sind. Nur so auf der PS3 möglich. Ja, genau. Es gibt dieses schöne Bild, wo die Xbox 360-Version von Metal Gear Solid 4 gezeigt wird. Mit Discs, ne? Genau, wo du dann so ein CD-Set hast von so 17 Discs, was übrigens so ein Classic-Set war, steht um Metal Gear Solid 4, Disc 1 bis Disc 17. Oh Mann, ja, es gab, ey, früher haben wir das noch gemacht mit Disketten. Bei den langen Zwischensequenzen, dann wären wahrscheinlich schon 5 Xboxen abgeraucht zwischenzeitlich oder so. Ich habe noch Monkey Island 2 zu Hause für den Amiga, 15 Disketten. Ja, ein Ortwechsel, sofort Diskette 7 von 10 einlegen, ja. Indiana Jones auch. Und irgendeine war immer irgendwann kaputt. Ja, und genau die wichtige, wo du dann gerade erst dann nie wieder dann weiterkommen würdest. Von deinen Originaldisks wahrscheinlich, ne? Ja, ja, hatte ich tatsächlich. Ich hatte Originaldisks, die dann kaputt waren. Ja, ey, absolut. Die hatte dann auch irgendwie, du musstest sie dann einschicken und hast dann quasi eine zurückbekommen. Das gab es manchmal, aber oft war das dann zu spät und der hat gar keine mehr geantwortet. So. Also wenn ein Jahr später hat dir keiner mehr eine Originaldisk noch nachgeschickt vom Hersteller. Manchmal. Die haben dich ausgelacht, dass du der Einzige spielst, der in Deutschland das gekauft hat für Geld. Und du als Arzt, ich hasse. Die haben dich dann komisch angeguckt. Metal Gear Solid 4, gameplay-mäßig hat es meiner Meinung nach die größte Variation innerhalb des Spiels gehabt. Es hat sich von der Steuerung her verbessert. Jedes Kapitel hat sich wirklich anders gespielt. Du hattest am Anfang diese ersten beiden fast schon Team-Shooter-mäßig ein bisschen, ne, dass du dann diesen Konflikt hast zwischen... Ach, wo man sich entscheiden kann zwischen den Fraktionen. Wo du dich entscheiden kannst, ne? Bei welcher Fraktion du dich da anbietest und du quasi Teil eines großen Konfliktes bist. Dann hast du in Teil 3 eine klassische Schleichmission, ne, wo du dann mit dem Trenchcoat und mit verjüngtem Gesicht dann über die Straßen dann dort hingehst. Auch noch, wo du deinen Kontaktmann suchst. Und dann eher dann der Wiederbesuch bei Shadow Moses mit klassischem Metal Gear Solid Gameplay fast schon, wo du durch eine verlassene Station dann durchgehst und so weiter. Es war sehr, sehr variabel. Es ging gegen Ende hin, auch das große Tanker-Ding am Ende, wo es in Richtung Finale dann hingeht, war schon mehr eine Action-Schießballerei, weil da sehr, sehr viel Action dann dort abgegangen ist. Der Part davor, du hattest ein Zone of the Enders-Hommage mit den großen Metal Gear Rex gegen Metal Gear Ray. Auch stimmt, da war ja wirklich noch eine Zone of the Enders-Hommage. Das ist ja auch ist schon cool, also dass sie. Ja, es ist wirklich, jeder ist rausgekommen und hat seine Verbeugung gemacht, sozusagen, und nochmal mit einem Element gemacht. Und alleine, wenn man von Magic Moments dann spricht, du findest, also Magic Moments nennt sich da Cutscene fast schon allgemein bei Metal Gear Solid 4. Der Auftritt von Raiden, wo du Kojima sagen kannst, er hat diese ganze Kritik sich so dann zu Herzen genommen, dass er sich erstmal drüber lustig gemacht hat im dritten Teil über Raiden und dann das ad absurdum geführt, wo er einfach aus Raiden den größten Badass aller Zeiten gemacht hat. Weil er rumschnetzelt die ganze Zeit ist. Oh, genau, man nimmt ihm völlig ab und er wirkt halt einfach wie ein Cyborg. Er wirkt halt einfach nicht mehr wie Raiden und das ist schon ziemlich cool gemacht. Man, also, wer ihn dann noch hasst, Absolut, das ist so Character Redemption, würde man, glaube ich, so im Filmbusiness dann dazu sagen. Einfach ein Charakter, der so eigentlich schon verbrannte Erde war, so genommen zu haben und ihn nochmal erlöst zu haben davon, ne? Weil Raiden hat heutzutage nicht mehr den gleichen Klang wie früher. Raiden hast du ja immer ekelhaft. Ja, ich meine, er kriegt sein eigenes Spiel jetzt und jetzt freuen sich die Leute auf sein eigenes Spiel. Ja, Melonen zerschnetzeln, danke. Ich glaube, es werden nicht nur Melonen zerschnetzeln. wie findet ihr es mit den Endgegnern, wie es da gelöst wurde? Weil ich fand, teilweise fand ich die sehr, sehr gut. Und teilweise fand ich die aber auch nicht so richtig umwerfend. Na gut, es waren natürlich auch viele Hommages oder Bezüge auf ältere Endgegner. Du hattest teilweise den Decoy Octopus. Also ich krieg die von den Tussen nicht mehr die ganzen Namen komplett. Octopus ist ja aus dem ersten Teil, den man nicht gesehen hat. Das habe ich nämlich auch nicht gerafft. Das ist ja der Tod der Zelle. Der DARPA Chief ist genau. Der Decoy Octopus. Ah, stimmt, ja. Nein, aber die Frauen an sich, das Konzept fand ich ganz cool, dass er dann Beauty irgendwie... Beast oder so heißt es auch. Genau, ja. Und Kojima konnte dann heiße Frauen als Modelle dann nehmen, die dann als Endbusse, wo du sie dann angucken kannst. Die eine hatte da, es war ein Zitat, und der eine Kampf hat sich ein bisschen angefühlt wie der mit Sniper Wolf im Schnee bei Shadow Moses, war sogar, glaube ich, an der gleichen Stelle dann gewesen, ja, ist, wo du gegen Sniper Wolf gekämpft hast. Ist ja auch toll, dass man weiß, oh Mann, jetzt kommt gleich die in die Stelle. Das ist doch toll. Es war wirklich so, das machen wir natürlich alle ganz gerne, dieses Nostalgie-Flashen, ne, wo du dann alte Serien oder alte Videos bei YouTube anguckst, guck mal, das kenne ich von da und da aus her, und diese ganze Mission bei Shadow Moses ist eben so ein Nostalgie-Flash. Du gehst durch die Ecken, scheiße, da sind jetzt so und so viele Jahre vergangen, ich kann mich erinnern, ich habe das und das dort gemacht, hier war der Kampf, da ist es passiert, und da kommen dann Sachen eben, wie der neue Bosskampf, der dich dann nochmal... Es gibt auch noch einen, der wie Psycho Mantis ist, ein Bosskampf kurz gegen Ende hin, wo du den dann auch mit Meryl und Akiba, hieß ja der Typ, der sich immer in die Hose gemacht hat, auch ein Gag-Element, also sehr viel... Ich fand die okay, die Bosskämpfe, die waren teilweise cool, ein bisschen schwierig. Dieser Bosskampf, wo du dann auf diesem Haus bist und drumherum gehst und dann dieser fliegende Metal Gear kommt, den fand ich ein bisschen schwierig. Aber es war okay, es hat seinen Spaß gemacht. Ne? Laughing Octopus, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's bisher. Ja, ja. Also ich muss es auf jeden Fall nochmal bei Zeiten dann durchspielen, einfach weil ich da. Das hat auch gebraucht, um sich zu setzen, dieses Spiel. Ne? Ich hatte dann auch genug von Metal Gear erstmal, aber es war die gute Art von genug. Ich war erstmal gesättigt, was sagen. Vamp, ein sehr cooler Kampf, ne? Während du dann parallel gegen Vamp kämpfst und du im Splitscreen dann nicht wirklich mitbekommst, weil du es nicht sehen kannst, wie dann Raiden sich mit anderen Metal Gears dann schlachtet und als Ein-Mann-Armee dann alles kaputt macht. Also da waren schon sehr coole Kämpfe und Momente dabei. Spielerisch fand ich die vielleicht nicht ganz so, haben mich nicht ganz so gefesselt wie beim dritten vielleicht. Ja, ich fand sie auch irgendwie komisch. Also sie waren auch zu zahlreich und verloren und dadurch Geräusche, so ein bisschen ihre... Achso, du meinst die Q-Metal Gears. Die ja, kleinen genau. halt, ja. Oder? Meinen wir doch alle. Die mit den komischen Beinen. Ja, ich genau. mag die Beine diese auch Hüpfen nicht. Auch ja, so komischen. Ja. Die wie eine Kuh dann gemut haben oder irgendwie sowas, ja. Okay, die waren ein bisschen merkwürdig. Ich denke mehr an die anderen Metal Gears hier, dass du wirklich mit Rex und Ray und sowas dann nochmal dann gesehen hast. Und am Ende hast du ja komplett diesen, war es Arsenal Gear oder sowas? Das große Boot war ja ein Metal Gear dann am Ende. Stimmt, der, ja. wo der Endkampf dann stattgefunden hat. Inklusive, also von allen Magic Moments, der Magic Moments, Momentstige am Ende, die Mikrowelle am Ende sozusagen, wo du dann durchklettern musst. Ja, und dann dich da wirklich durchquälst und Solid Snake einfach nur verbrennt und stirbt und alles. Das hat richtig nochmal an mir gezogen. Das war eine Serie, wo du auch angestrengt auf den Controller hauen musst, damit du nicht dann abkratzt. Diese typischen Macht, damit du diese Foltersequenz überstehst. So ein bisschen Heavy Rain Charakter fällt mir gerade so ein. Also eigentlich, ja, wenn man so mal peu à peu alles durchnimmt, hatten die da auch viel zu bieten. Vielleicht der Mix war diesmal ein bisschen anders. Er war auf jeden Fall anders, ja. Aber ich fand tatsächlich, okay, das Einzige, wo ich wirklich sage, okay, das war nicht so gut, finde ich auch die Endgegnerkämpfe in dem Sinn, dass sie halt eben nicht mehr so originell waren vielleicht wie vorher oder eben wirklich so anders. Allein, dass man halt wirklich Frauen nimmt und das sind die Basis für alle und dann weißt du irgendwie schon... Dann weißt du irgendwie schon, was jetzt alles so kommt. Ich kann es nicht erklären, aber. Genau, nee, die. Es waren halt immer dieselben Frauen. Das alleine finde ich dann ein bisschen doof, so. Also, einfach irgendeine Frau in irgendeinen Anzug stecken und so, okay, das ist jetzt die. Und dann sind es nur Zitate. Es waren keine Charaktere. Eben. Genau, und dann sind es nur Zitate, genau. Die dann gemacht werden. Und das ist vielleicht das. Ich finde es gut im Rest des Spiels, dass da sehr viel zitiert wird und Hommage dann genommen wird, aber bei den Endgegnerkämpfen, die eigentlich sich immer dadurch ausgezeichnet haben, jedes Mal was komplett Neues zu machen und nach sowas Brillanten wie The End oder The Sorrow in Teil 3, das hat es natürlich nicht ganz nochmal bei den Endgegnerkämpfen geschafft. Ja, das meine ich. Das fand ich irgendwie ein bisschen enttäuschend, wenn man davon Enttäuschung sprechen kann, aber es war halt nicht das, was ich jetzt erwartet hätte, wo man denkt, okay, ist der letzte Teil der Saga und jetzt haut er nochmal alles raus, was ihm damals irgendwie, was noch nicht ging, einfach technisch. Das hätte mich noch ein bisschen angesprochen, dass Sachen da einfach benutzt werden. Oder weiß ich, der Anzug, dass der auch, den hätte man vielleicht auch noch anders einsetzen können. Den fand ich zwar sehr cool. Also der Camouflage-Anzug, dass du nicht wieder jedes Mal ins Menü gehen musst und dann einen anderen Anzug auswählst, wie beim dritten Teil. Stimmt, mit dem, da kann man sich ja mal anmalen, dann anpassen. Ja. Es gibt kleine Details, die sind, glaube ich, daran, an denen man noch drehen und ziehen könnte und so weiter. Aber wenn es diese Ecken und Kanten nicht gäbe, wäre es auch nicht ganz mein Metal Gear, würde ich fast sagen. Na, du brauchst ein bisschen ein paar kleine Punkte, wo du dich dann reiben und stoßen kannst. Und davon hat auch Metal Gear Solid 4 mehr als genug. Also mich macht heute noch ein bisschen sauer, wenn ich dann Trant sehe und der sich das anguckt und sagt, das ist ja ein hässliches Spiel, ich mag es nicht, ich werde es nie spielen. Zu Metal Gear Solid 4. Deswegen durfte Trant auch im Podcast nicht teilnehmen. Genau, deshalb ist draußen das Trant kommt hier nicht reinschild. Dann für diesen Cast dann dort draufgeschrieben. Lass uns kurz, bevor wir dann zum Ende gehen, die Story von Metal Gear Solid 4. Wir haben natürlich uns inhaltlich darüber ausgelassen, dass es so ein Zitatefeuerwerk ist. Im Grunde ist es auch eine fast schon sehr tragische Geschichte, also wirklich eigentlich eine tragische Geschichte gewesen. Wir haben den Werdegang von nicht nur der ganzen Big Boss und sonst was Geschichte, aber Solid Snake ist eigentlich unser Kerl. Ja? Ihn haben wir verfolgt über so viele Spiele hinweg und das Spiel fängt dann damit an, dass Solid Snake an einer genetischen Krankheit leidet, die ihn rapide Eltern lässt. Ja, und ja, eine Folge ist, glaube ich, oder war es sogar eine geplante Folge? Wie bitte? Nee, Fox Die. Fox heißt Die, das, ne? Ja. Genau, Fox genau, Die. Genau. Es ist diese Ach, was dafür da ist, um die Kontrolle zu behalten über die Klone. Über die Söldner, genau. Genau, sozusagen eine genetische Krankheit, mit der dann rapide das Altern anfängt, ab einem bestimmten, wenn ein bestimmtes Alter dann erreicht ist, sozusagen, dass die dann schnell abkratzen, die Soldaten dann keine Gefahr mehr sind. Und er hat sich, glaube ich, beim ersten Teil dann damit angesteckt wegen irgendetwas. Also da hat es doch Dingsen auch zerrissen, Solid Snake, bei dem Endkampf. Nee, Liquid Snake. Liquid Snake ist wegen Fox Die dann gestorben. Nicht, dass du ihn hast über tausendmal erschossen auf dem Wagen, sondern nein, ja. dann ist er umgefallen. Ja, genau, ist einfach umgefallen und nicht, dass du ihn dann erschossen hast. Aber im Grunde fängt es an mit, oder du bist Solid Snake und hast eigentlich nur noch 2-3 Monate zu leben, ne, wenn du nach Doktor Anweisungen wirst, aber noch sozusagen die Mission dort zu Ende bringen und dann... Ganz der Söldner. Genau, und quasi findet dann so alles dann in Richtung seinen Abschluss, wo dann nochmal der alte Colonel vorbeikommt und sagt, hey, hier, Solid, ne? Oder nee, wie heißt er eigentlich? David heißt er, glaube ich, eigentlich. David? Ja. David, ja. David ist sein Geburtsname wahrscheinlich. David Hater. Ist eigentlich auch geil, wollte ich gerade sagen. Sie haben ihm ja wirklich den Namen gegeben von dem Synchronsprecher. Ist garantiert auch cool. Da passt das dementsprechend dann alles gut rein. Guck mal, Ede guckt und ist total pikiert. Ede guckt, Metal Gear Solid. Oh nein. Oh nein, sagt er. Wir haben gerade 3 Stunden geredet. Du hättest eine Freude gehabt. Wir sind fertig, ja, gleich. Okay. Okay, sagt er. Er hat was für uns. Okay, dann. Okay. Gleich, gib uns nochmal 10 Minuten, dann sind wir bei dir. Viel Spaß, ey. Solid Snake to the liquid. To the liquid. Oh Gott. Der letzte Teil setzt sich dann damit auseinander, dass du eben einen alten, fast schon gebrochenen Helden spielst, der immer dann weiter unter Gebrechen leidet und auch, also Solid Snake wird richtig durch die Mangel genommen. Ne? Er kriegt dann ja auch eine Explosion im Gesicht aus und ist teilweise entstellt für den Rest des Spieles gegenüber und so weiter. Du weißt, gut wird das eigentlich nicht wirklich ausgehen. Und dadurch, dass du so investiert bist in den Charakter und in das ganze Universum, ich habe echt mitgelitten mit ihm und mir hat es echt dann leid getan. Also er tut immer noch das, was er machen muss und du investierst auch so viel Energie in das Ganze und so weiter rein, aber du weißt, er macht es jetzt nur einfach, weil es sonst, es muss jetzt gemacht werden. Ja, und ist mir scheißegal, was mit mir passiert, es muss jetzt passieren. Und er hat trotzdem am Ende Angst zu sterben. Also auch nur. Er sagt ja, nicht, ja, ich habe geschafft, jetzt könnt ihr mich erschießen. Nein, nein, er will eigentlich dem, er hat eigentlich keinen Bock drauf, er macht es trotzdem. Das heißt, so Tragik, aber es ist schon sehr melancholisch gewesen. Das war schon der Trailer mit diesem War has changed. Das war eigentlich schon alles so deprimiert und man merkt schon, es geht dem Ende zu. Ja, sehr melancholisch. Ja, genau, melancholisch. Ist gut gemacht. Ach. Es sind auch verschiedene, es ist wirklich, jedes Spiel steht echt für so verschiedene Abschnitte auch in dem Leben von jedem sozusagen so. Also klar, nicht nur, weil es zeitliche Abschnitte sind, aber das eine ist vielleicht so die Jugend oder so, auch mit Raiden oder so, die unbedarfte Jugend oder so. Oder dann natürlich dann das Altern oder bei Snake Eater in drei so ein bisschen nur das Erwachsenwerden, sodass die sich mit Konfrontationen irgendwie auseinandersetzen. Und genau, und halt gut böse seinen Weg so finden und seine sich so eichen moralisch oder so. Dafür steht ja der Dritte und der Erste, weiß ich gar nicht, der Erste, ja, gut. Der Erste steht ist ein bisschen viel reininterpretiert dann. Nee, aber man kann ja für sich sehr viel reininterpretieren und vor allem auch das für sich dann da rausziehen, was man da haben will. Und dadurch, dass die Metal Gear Solid-Spiele auf so eine lange Zeit, eben 11 Jahre da verteilt sind, die vier Hauptspiele, hat sich das dann so geäußert, dass man selbst natürlich älter geworden ist, andere Thematiken rausgenommen hat, andere Ideen dort verfolgt wurden und du echt aus den Spielen das rausziehen kannst, was du eigentlich brauchst. Also echt ganz cool gemacht. Meine Güte, kann man viel aus Spielen lernen. Also da soll nochmal einer sagen, die hätten keine Meta-Ebene. Nee, die haben sogar 20 Meter. Ja, die 20 Kammern der Hölle oder so ist das so bei Kojima. Da gibt es wirklich Unterstufen und ganz unterschiedliche Aufteilungen. Ach, schön. Snake, na? Sie begehren mich doch, oder? Was zum? Gefalle ich Ihnen? Umarme mich, Snake. Was ist denn nun los? Komm schon. Lass uns Liebe machen. Wer ist das? Magst du keine Mädchen? Das zu Metal Gear Solid 4. Wir sollen auch langsam hier zum Abschluss kommen. Ich will noch mal kurz reinwerfen. Jetzt noch die CDI-Grafik-Adventures zu Metal Gear Solid. Über die Sachen, es gab natürlich jede Menge Spin-Offs und so weiter, über die will ich mich jetzt nicht so groß unterhalten, weil das Wichtige ist dann die große Serie gewesen, da mit Metal Gear Solid 4 hat ja eigentlich auch den Abschluss gefunden, der Character-Arc, der Weg von Solid Snake ist von Anfang bis zum Ende dann gegangen. Metal Gear Solid 4 geht dann damit eben aus, dass Solid Snake zwar seine Mission geschafft hat, aber hat nur noch ein paar Monate zu leben und die lebt er in Frieden aus. Es gibt aber auch die Hoffnung. Es ist ja dieses Fox-Die-Ding, dass man halt entweder bis morgen oder in 30 Jahren schnipst. Mhm. Es sieht natürlich echt nicht gut aus für ihn. Das will ich jetzt gar nicht beschönigen. Und er sieht auch nicht mehr gut aus. Ey, am Ende wurde er durch eine Mikrowelle gepackt. Ne? Ja. Nochmal. Also da ist nicht mehr so viel übrig, was mit dem du 30 Jahre gerne leben wollen würdest. Aber auf jeden Fall hat es für mich einen befriedigenden Abschluss zu Metal Gear Solid Figure, zu der eigentlichen Story. Und wo ich eigentlich auch sagen würde, das ist gut so, da könnte es auch dabei belassen. Natürlich werden sie es nicht dabei belassen. Sie werden mit Metal Gear Solid Rising, da hatten wir auch ja bei den E3-Podcasts und so weiter, die Serie dann durchführen, mit Raiden als Hauptcharakter. Und wo du gesagt hast bei den Spielen, Mark, vorher, dass der Gewaltgrad natürlich da gewesen ist, aber nicht überzogen gewesen ist. Da ist er dann voll drin. Metal Gear Solid Rising ist, glaube ich, das brutalste Spiel, was ich bisher gesehen habe. Für Melonen vor allem. Ja, jetzt ist die eine, ja, ist ja auch eigentlich ganz cool. Die eine Geschichte ist vorbei und jetzt passen sie sich vielleicht auch einfach an und werden jetzt mal machen das, was sie eben gerne mal machen wollten, im Sinne von jetzt auch mal, ich will nicht sagen erwachsener, weil das war es ja schon, aber ich sage jetzt einfach mal blutiger oder eben einfach die Spielerei mit diesem, man kann theoretisch da, wo man schneidet, ist dann auch die Trennung. So, das ist ja auch eine technische Spielerei, die man vor einer Weile noch nicht machen konnte. Und dass sie das jetzt halt ausleben unter einem anderen Branding, wo man sagt, das ist jetzt aber auch härter. Es hätte ins Normale ja nicht gepasst, so wie du schon zu Recht gesagt hast, Marc. Absolut, irre ich mich jetzt oder ist das nur Xbox 360 exklusiv gewesen oder irgendwie sowas? Ich bin mir da nicht sicher, weil ich würde da lieber mit Move spielen, als mit Kinect so den Hampelmann machen und die Leute durchhacken. Ja? Es ist aber nicht nur mit Kinect, oder? Ich weiß es nicht, aber es wäre schlimm. Also wenn die jetzt mit sowas anfangen, mit so einem Minispiel-Charakter, dann werde ich aber wütend. Kannst auch deinen eigenen Mii reinpacken. Ich erwarte spätestens bei der nächsten E3, die ja in knapp 2 Monaten dann ist, dann größere weitere Infos. Das haben wir bei der letzten E3-Besprechung dann ja alles groß und rund besprochen. Wie ist das zeitlich? Wie viel spielt später? Vorher? Währenddessen? Mal sehen, wo sie sich letzten Endes für entschieden haben, in welche Periode das hingeht. Das könnte ja auch irgendeine Zwischenperiode sein, wo er gerade seine Körperteile halt verloren hat und sich dann... Müsste eigentlich auch so sein, wenn man überlegt, wie krass er ist in Metal Gear Solid 4, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es die Phase ist für ein Spiel, wo er das lernt, wo er eben anfängt mit seinen Kräften. Ausgebildet wird. Genau, sollte man eigentlich erwähnen. Oder er kriegt einen Stein auf den Kopf und weiß nichts mehr und muss alles neu lernen. Und wacht am Strand auf, ne? Ich habe nur diesen Anzug und das Schwert. Und dann meldet sich jemand über Codex. Deswegen kommt das auch mit Melonen. Dann so, oh, Melonen. Genau, man fängt an mit Kokosnuss und Melonen. Wir haben es gerade gelöst eigentlich. Ja, eigentlich schon. Und wenn das der große Twist ist, also tantieren bitte dann an Simon. Ja, in dem Fall, Marc. Plus natürlich, wir merken uns, wenn Snake dann für den 3DS kommt, das war auf jeden Fall Marks Idee. Das ist zu gut, als dass es nicht dran sein könnte, auf jeden Fall. Ich glaube fast, es ist so smart, dass er nicht dran gedacht hat. Ja. Wer auch noch Bock hat und nicht nur daheim Metal Gear Solid Sachen spielen kann. Es gab natürlich auch jede Menge Handheld-Spin-Offs, die ich einmal nur kurz aufzählen will. Was ganz cool gewesen ist, für den Game Boy Color gab es Metal Gear Solid Ghost Babel hieß es damals, quasi ein komplett eigenes Metal Gear Solid Spiel im Stil von Metal Gear Solid mit einer eigenen Mission, die mittlerweile ein bisschen selten, aber auch ein recht cooles Handheld-Ding gewesen. Du hattest auf der PSP diverse Spin-Offs nachbekommen, Metal Gear Solid Portable Ops, was sozusagen die Zeit von Big Boss nach Metal Gear Solid 3 aufgefüllt hat, wie Big Boss dann, nachdem er zu Big Boss geworden ist, seine Organisation dann aufgebaut hat mit Foxhound und Outer Heaven als große unabhängigen Staat, Söldnerstaat dann aufgebaut hat. Damit setzt sich dann Metal Gear Solid Portable Ops und später auch hier Metal Gear Solid, wie ist es nochmal? Peacewalker. Achso, ja, Peacewalker, stimmt. Peacewalker, was ja auch als der inoffizielle 5. Teil gilt. Ich habe den jetzt zu wenig gespielt. Die Steuerung. Ja, ich habe den zu wenig gespielt, um wirklich eine konkrete Aussage machen zu können. Kollege Bene ist ein riesiger Fan davon und hat über 150 Stunden, glaube ich, in Metal Gear Solid Peacewalker investiert und sagt, es ist super geil, aber da vertraue ich auch auf ihn. Wer da Bock drauf hat, glaube ich, wird daraus auch jede Menge Spaß sich rausziehen können. Spin-off-mäßig auch, okay, wir haben es bei Metal Gear Solid 1 kurz erwähnt, es gab ja noch die VR-Missions, die man sich dazu holen konnte. Im eigentlichen Spiel gab es 10 Missionen mit integral im Japanischen und VR-Missions auf Europäisch. Da konntest du eine extra Disc kaufen, wo du so 200 bis 300 Missionen dann hattest, die im virtuellen Raum stattgefunden haben. Also für die Leute, die die Story nicht interessiert, nur das Gameplay haben wollen, gab es das auch als Add-on-Disc, die man sich dann dazu kaufen kann. Und natürlich diverse Ports abgedatete Versionen wie Subsistence Metal Gear Solid 3. Es gab Metal Gear Solid 2 Substance, was mehr Bonusmissionen hatte für PC und PS2. Du hattest das Remake hier. Was haben wir? Metal Gear Arcade habe ich hier stehen, habe ich noch nie gesehen. Nee. Sagt man gerade auch, würde ich gerne mal sehen. Nein, hier, a remake of Metal Gear Online for Arcades. Metal Gear Online war der Online-Modus von Metal Gear Solid 4. Ja, das hätten sie vielleicht auch reinschmeißen können. Aber, na, ich glaube, einige Leute hatten echt viel Bock drauf. Ich habe da keinen Einstieg oder Zustieg zugefunden. Ja, ich finde es gut, dass man es mal probiert, so ähnlich wie bei Resident Evil Outbreak, dass man halt auch mal so eine Sache ausprobiert. Aber so dafür ist das Spiel, finde ich, irgendwie nicht dynamisch genug. Nee, Resident Evil in dem Sinne zum Beispiel auch nicht. Also Outbreak war dann auch ein bisschen holzähnlich. The Chang. Ja. Holzig. Holzig auf jeden Fall. Aber schön, dass man es mal ausprobiert. Wenn es dann halt nicht klappt, ja, dann halt nicht. Also besser als wenn sie dann so, also wenn sie Spin-Offs machen, ich habe ein Spin-Off, was ich selbst entscheiden kann, ob mir das irgendwie liegt, lieber, als wenn sie so in die Story irgendwie was dann einbauen und es ist Teil des Ganzen so richtig wichtig irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? So, es ist irgendwie, wenn es jetzt, also wenn hier, wie hieß der? Also wenn Metal Gear Solid 5 jetzt auf der PSP erschienen wäre, zum Beispiel wie Peace Walker, so in die Richtung, das wäre dann halt doof. Also das fände ich doof. Kojima hat gesagt, eigentlich ist Peace Walker Metal Gear Solid 5. Ja, weil dann hat er halt keine Ahnung und sollte langsam abtreten. Kojima redet viel, wenn er taglang ist. Ja, kann er mit Molyneux auf so eine Insel und rein in die Mikrowelle mit ihm. Ja, einmal durch den Gang gehetzt. Metal Gear Solid Acid 1 und 2, Kartenspiele für die PSP, auch ungewöhnliches Zeug. Und das eine, über das wir schon gequatscht haben, das nächste, was kommt, was ich auch dann durchspielen werde, Metal Gear Solid Snake Eater 3D auf dem 3DS. Das wird, glaube ich, auch nochmal ganz geil werden. Das sollte es gewesen sein für Metal Gear Solid. Wer hätte es gedacht? So lang wie der Abspann. Ja, kommt jetzt am Ende noch irgendwie Snake! Aber mindestens. Erstmal bedanke ich mich aber bei Marc und bei Simon, dass ihr mir so tatkräftig zur Seite gestanden habt bei dem Geschwurbel über Schweinetaschen, hätte ich ja fast schon gesagt. Schweinetaschen, das war Tombi. Nee, das war Tombi und nicht Resident Evil, das war Tombi. 5 Schweine in die Schweinetaschen und es war ganz komisch. Er hat sehr oft Schweine gesagt. Ja. Öfters ein komisches Spiel. Aber ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier zahlreich mitgequatscht habt. Und ich glaube, wir sind mit dem Umfang und mit dem verwirrenden Geschwalle vor allem auf Metal Gear Solid sehr gerecht geworden. Da kannst du einfach keine klare Linie wirklich da reinbringen. Das muss man erstmal schaffen, 50 Stunden Gelaber in 3 Stunden zu komprimieren Eben. Ihr braucht das nicht mehr spielen. Ihr könnt eigentlich nur den Cast anhören, seid genauso schlau, als wenn ihr die Spiele gespielt hättet. Und das garantieren wir. Garantie, unter Garantie. Deshalb würde ich sagen, ich sage Tschüss. Achso, ja, auch Tschüss. Gibt es da eine Regel mittlerweile fürs Ende? Nee, gell? Nee, eigentlich nicht. Aber ich würde sagen, Snake! Snake! Oh, was sagen Sie im Japanischen? Oh, wie? Auch Snake. Ach so, ja, Snake! Snake! Snake, are you okay? Snake? Snake!

50 years since the Army adopted the first model, and they're still using them. It's a real gem of an automatic pistol. First of all, the feeding ramp is polished to a mirror sheen. It's not going to have any feeding problems. The slide's been replaced with a reinforced version, and it meshes perfectly with the frame. The frame itself has been iron welded and scraped down multiple times for maximum precision. The front strap part of the frame has been checkered to make it dig into the hand. That prevents any slipping. The sight system's original, too. It's a three-dot type. It's got an enlarged front sight, giving it superior target sighting capability. The regular hammer's been replaced with a ring hammer. That enhances the cocking control and increases the hammer down speed. They also reworked the grip safety to accommodate the ring hammer. Looks like they eliminated it altogether. This is a tool for pros. The thumb safety and the slide stop are extended to allow for more precise handling. The base of the trigger guard is whittled down so you can use a high grip. And the trigger itself is a long type for easy finger access. The trigger pull is about 3.5 pounds. That's about a pound and a half lighter than normal. The magazine well has been widened to make it easier to put in a new magazine. The magazine catch button has been cut down low to make it harder to hit it by mistake. The mainspring housing has been changed to a flat type to increase grip. And it's even been fitted with stepping so it doesn't slip from the recoil when firing. On top of that, they added cocking serrations to the front part of the slide. That lets you load and eject cartridges faster in an emergency. Whoever did this is a professional. No question, this thing could shoot a one hole at 25 yards in a machine rest. Well, I'll be damned. That's some gun. Yeah, I've never used a weapon this fine in my life.